Ja, dann würde ich sagen, ich würde euch jetzt hier herzlich begrüßen und kurz nochmal in die Runde fragen, ob jetzt auch alle Kandidaten und Kandidatinnen anwesend sein sind. Ich schmeiße gleich nochmal in den Chat den Link zum Piratenpad für Fragen. Und angemeldet über das Doodle hatten sich ja Andreas, Katten, Marcel, Norbert, Bernd und Matschi. Jetzt hatte Katten vorhin schon gesagt, dass einige Leute eventuell nicht können. Ja, also Michael, Matti hat direkt abgesagt, dass es ihm nicht gut geht und Marcel hatte gesagt, dass er eventuell nicht kommt. Also er ist nicht hier, also kommt vielleicht noch, aber kann auch sein, dass nicht. Okay, gut. Dann würde ich bitten, dass vielleicht Andreas ganz kurz anfängt, sich kurz vorzustellen. Okay, also ich heiße Andreas Roth, bin 37, komme aus dem Vogtland und hatte jetzt letzte Woche als Beisitzer kandidiert. Muss das jetzt etwas abändern, die ganze Kandidatur. Ich kandidiere seit gestern auch als Schatzmeister für den LV. Okay, das liefert ja dann nachher vielleicht noch Stoff für eventuelle weitere Fragen. Vielen Dank. Katten, möchtest du dich kurz vorstellen, bitte? Ja, ich bin Katrin bzw. Katten Online aus Chemnitz und ich kandidiere für einen stellvertretenden Vorsitz und als Beisitzer. Vielen Dank. Marcel ist krank, nochmal, dass er vielleicht noch dazu kommt. Norbert, stellst du dich bitte noch vor? Genau, ich bin Norbert aus Dresden, war hier Genseck, arbeite an der TU als Philosoph und kandidiere für den Generalsekretär Landesebene. Wunderbar. Ist der Bernd auch da? Der ist auch da. Also ich bin Bernd mit vollem Namen Bernd Armeyer. Ich wohne in Dresden und ich kandidiere als Beisitzer. Alles klar, vielen Dank. Gut. Es gibt, soweit ich sehen kann, bislang keine Fragen im Pad. Ich alle mal, dass Sie sich fleißig in die Redeliste eintragen. Den Link habe ich gerade noch in den Chat reingeschmissen. Ich denke, Katrin hat vorhin das auch nochmal über die Anführungsliste geschickt. Schauen wir mal, was da zusammenkommt. Ich würde gerne von euch reihum nochmal wissen, kurz eure Motivation zu kandidieren, von denjenigen, die es schon gemacht haben. Warum sie es nochmal machen möchten und von denen, die es noch nicht gemacht haben, warum sie das machen. Da ich euch alle leider Gottes noch nicht kenne, würde ich jetzt einfach mal wieder mit der Reihenfolge weitermachen und bei Andreas anfangen. Okay, meine Motivation, das zu machen, ist, ich will jetzt dem Landesverband helfen, bei dem nächsten Jahr in den Landtag zu kommen und auch den Vorstand so weit zu entlasten. Deswegen habe ich, wie gesagt, weil als Beisitzer und auch als Schatzmeister kandidieren, weil ich denke, dass ich dort am besten weiterhelfen kann. Danke. Karten? Ja, ich kandidiere auch, weil ich denke, dass ich dem Landesverband damit helfen kann. Also ich mache jetzt schon ziemlich viel im Landesverband und denke, dass ich das im Landesvorstand noch direkter umsetzen kann. Es gibt auch so ein paar Ziele, die ich damit verbinde, unter anderem interne Organisationen, sowohl im Landesvorstand selbst als auch im Landesverband will ich mich drum kümmern. Dann auch die Wahlvorbereitung unterstützen. Transparenz und Informationsverteilung vom Landesvorstand ist mir ganz wichtig. Also, dass ich mir anschauen möchte, wie so die Informationsverteilung ist und was man da verbessern kann. Ich möchte vor allem auch Unterstützung geben für die Leute, die Dinge tun wollen und ein Ansprechpartner sein. Danke sehr. Machen wir weiter mit Norbert. Ja, ich habe, also die Hauptmotivation ist, ja, Christian tritt nicht wieder an. Ich hätte mit Christian prima leben können, aber so, es muss halt jemand machen und ich fände es auch gut, wenn es jemand macht, der sozusagen zumindest mit den Mitgliedern, Software etc., Datenbanken schon mal hantiert hat, sich sozusagen einarbeiten muss. Und da haben wir halt im Moment in Sachsen die Situation, dass das nur wenige können, leider. Und das ist dann auch so ziemlich gleich das Hauptprojekt. wir müssen halt irgendwie dahin kommen, dass auf jeden Fall mehr Kreis- und Regionalverbände tatsächlich in der Mitgliederverwaltung alleine stehen können, also zumindest technisch können, und wenn sie es nicht sozusagen von der Zeit her können, dass dann halt das Land, ich dann, ihnen da sozusagen einfach Zeit ersparen können oder das abnehmen können. Aber genau. Ja, also das ist halt, was die Mitgliederverwaltung angeht. Ich sozusagen vorstandspolitisch, gliederungspolitisch, wie auch immer, vielleicht auch Reminiszenz an letzte Kandidatengrillen. Ja, wir müssen halt dazu hin, irgendwie in der Fläche mehr zu unterstützen, statt nur in den drei Städten. Ja. Danke sehr. Und Bernd? Ja, danke. Als Ergänzung noch zur kurzen Vorstellung, ihr habt es ja gesehen, Bernd, du musst ein bisschen lauter reden, verstehe dich gerade nicht. Danke, danke, Robert. Ich rede lauter. Ich wollte noch nachschicken zur Vorstellung, dass Bernd Helfer heißt. Okay, ich fürchte, du bist zu weit vom Mikro weg oder verstehe dich das und nur ich nicht. Ich verstehe dich auch leider sehr, sehr schlecht. Oh, da muss ich noch mal gucken. Also bis jetzt ging es ja auch, ich habe nichts verändert. Das ist am Anfang immer wunderbar laut und dann verschwindest du im Äther. Ja. Da muss ich noch mal gucken. Nehmt mich im Moment mal raus. Okay, dann Bernd, kommen wir gleich noch mal weiter zu dir. Ja. Bis du das gelöst hast oder hast du da irgendwie jetzt was verändert? Ich habe jetzt nichts verändert. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich anhört. Na, probier mal. Ja, also meine Motivation. Du kommst hier leider gar nicht an. Okay, ich probiere, das noch einzurichten. Zu verbessern. Jetzt, wo du gesagt hast, du probierst es einzurichten, war es laut. Nur vorher war es ganz, ganz leise. Da kann ich mir, Katrin, die Schwankungen im Moment auch, kann ich mir im Moment die Schwankungen auch nicht erklären. Ich versuche mal, also es ist wirklich immer am Anfang, bis du perfekt zu verstehen und nach so 5 bis 10 Sekunden wird es immer leiser und leiser und danach hört man dich gar nicht mehr. Du, vielleicht, Bernd, schreibst du einfach das, was du sagen möchtest, kurz in das Piratenpad und ich lese das dann für alle vor. Okay. Okay, dann würde ich sagen, dass wir kurz auch weitermachen. Nochmal die Aufforderung an alle, bitte die Fragen ins Pad zu stellen, weil es bislang noch keine gibt. Jetzt ist Marcel gerade reingekommen. Good speak. Hallo Marcel. Hallo, hallo. Schön, dass du doch noch da bist. Könntest du der Runde nochmal den Gefallen tun, dich ganz kurz vorzustellen? Wir sind noch nicht weitergekommen. Von daher hast du noch nicht ganz so viel verpasst. Na klar, erstmal Entschuldigung, dass ich mich verspätet habe. Ich bin Marcel, kandidiere für den Landesvorsitzenden, bin seit 2009 Pirat und habe ein Jahr Gensek in KV Dresden gemacht und ein Jahr Vorsitzenden im KV Dresden. Und ja, jetzt kandidiere ich am nächsten Samstag für den Vorsitzenden des Landesverbands Sachsen. Vielen Dank. Mich würde gerne mal von euch allen interessieren, was eure Motivation ist. Das hatte ich eben schon in die Runde gefragt, hier euch weiter zu beteiligen und so viel Zeit wie möglich in die Arbeit zu stecken. Wir wissen ja alle, wie das bei Piraten ist. Viel Arbeit und wenig Gegenliebe, zumindest ist das manchmal so. Was ist eure Motivation, hier die Dinge in die Hand zu nehmen bzw. weiterzumachen? Ich hatte das eben schon gefragt. Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen in eure politischen Vorstellungen gehen, wie ihr weitermachen wollt in Sachsen, was für Pläne ihr habt, falls ihr welche habt. Ich breche das gerne auch gleich nochmal ein bisschen runter. Und Entschuldigung, wenn meine Stimme hier wegkippt, kämpfe ich gerade gegen eine lustige Erkältung an. Andreas, vielleicht fangen wir gleich nochmal bei dir an, weil du eben schon gesagt hast, du möchtest gerne als Schatzi mit kandidieren, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und erzählst uns vielleicht ein bisschen was über deine Fähigkeiten in der Richtung. Okay. Also Schatzmeister habe ich noch nicht gemacht. Im Vorfeld habe ich mir jetzt erstmal Moment mal kurz. Darf ich mal zwischenfragen? Geht's jetzt besser? Ja, jetzt höre ich dich super. Aber du musst ein bisschen länger reden, damit wir das objektiv einschätzen können, weil es wurde ja immer erst nach einer Weile leiser. Gut, Norbert. Ich muss aber da erstmal die Freigabe. Okay, es ist nicht besser geworden. Das ist leider nicht sehr gut. Weiß irgendjemand, was da kaputt ist und kann ihm eventuell helfen, das zu korrigieren? Ich habe die Audiostimme. Das ist ein Hardwarefehler. Kontrolliert. Also du könntest als Workaround immer, also Push-to-Talk benutzen und sozusagen nach jedem Satz kurz von der Taste gehen. Also, aber das ist schon sehr mies. Ja. Push-to-Talk habe ich eingestellt. Also ich habe das letzte Mal, als ich gemacht habe. Also den ersten kurzen Satz versteht man bei dir wunderbar. Vielleicht machst du es tatsächlich so, dass du in kurzen Sätzen immer anfängst zu sprechen und dann neu auf die Taste drückst. Aber Marie Schieb, ich bin jetzt dazwischen geknallt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dran bin. Der Satz muss aber dann sehr kurz sein, mit 3 Wörtern, 4 Wörtern. Also ich würde vorschlagen, wir machen das ganz anders. Ich stelle dir die Fragen auch natürlich und würde dich einfach bitten, dass du die im Pad beantwortest, schriftlich, und ich lese sie dann vor für alle zum Hören. Sonst ist das ja blöd. Ich würde dich ungern ausschließen wollen aus der Runde. Aber wir müssen ja versuchen, dass wir hier irgendwie einen Workaround schaffen. Vielleicht kriegen wir es dann so hin. Das verstehe ich. Ich würde mich auch selber gerne ausschließen. Schreib's doch bitte einfach ins Pad und ich lese dann vor. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter. Ich hatte ja gerade gefragt nach der Position des Schatzmeisters. Du hattest mir schon gesagt, dass du das vorher noch nicht gemacht hast und dass du jetzt notgedrungen kandidierst. Und das natürlich nicht ganz so negativ, aber vielleicht erklärst du uns ganz kurz deine Fähigkeiten dazu. Und dann frage ich die weiteren Kandidaten auch. Ja, okay. Also notgedrungen möchte ich jetzt hier nicht sagen. Wenn ich mir das nicht zutrauen würde, würde ich auch nicht dafür kandidieren. Dafür ist das viel zu viel Verantwortung. Ich habe, wie gesagt, bei Piraten keinen Schatzmeister gemacht. Ich hatte, was ich jetzt zurzeit mache, ist für Bremen die Schlafhalle zu organisieren, diese Übernachtungshalle, inklusive der ganzen Abrechnung des Geldes. Ich hatte neben meinem Beruf 2 Jahre lang eine Firma gehabt, die habe ich dann aus Zeitgründen wieder ad acta gelegt. Dort habe ich auch sämtliche Abrechnungen alles gemacht, die Steuern gemacht, Buchhaltung. Also es ist nicht so, dass ich mich gar nicht auskenne. Das größte Problem für mich im Vorfeld war, einzuschätzen, was mit Sage auf mich zukommt. Weil ich das Programm nicht kenne, sage ich ganz ehrlich, müsste ich mich jetzt komplett einarbeiten. Da mir aber Daniel sowie auch Thomas und Alexander, die schon Daniel unterstützt haben, weiterhin gesagt haben, sie unterstützen mich auch dabei, was auch Daniel am Anfang sowieso machen müsste, bis ich alle Zugänge habe, sehe ich da nicht so ein großes Problem. Ich werde mich dann die ersten 2-3 Monate richtig reinsetzen, dass ich das gelernt bekomme, dieses Programm, dass ich dann Daniel so weit nicht mehr raube, dass er sich wirklich auf seinen Wahlkampf, den er machen will, und seine Politik, die er machen will, konzentrieren kann und dann nur noch als Backup habe, wenn ich Fragen habe. Genauso habe ich mit Svanet vorneweg schon geredet. Ich brauche nur laut um Hilfe zu schreien, dann bekomme ich die Hilfe vom Bundesschatzmeisterteam. Gibt es da keine Fragen. Wunderbar, vielen Dank dafür. Katrin, vielleicht machen wir kurz mit dir weiter. Kannst du die Frage nochmal wiederholen, weil das war jetzt ja gerade spezifisch auf Schatzmeister bezogen. Ja, Entschuldigung. Deine Motivation, du bist ja schon seit 2012 im Landesverband tätig als Antidiskriminierungsbeauftragte und kandidierst jetzt. Du machst ja nebenbei auch noch Dinge. Wie schätzt du das ein mit der Zeit? Das ist ja doch ganz schön viel Verantwortung, die du da übernehmen möchtest. Ja, also es stimmt, dass ich schon ziemlich viele Dinge bei den Piraten mache, also gerade sowohl auf Kreisebene, Landesebene als auch im Bund. Und es ist im Prinzip so, dass ich denke, dass ich da schon so viele Dinge mache, dass es gut wäre, wenn gerade weil sowieso jemand gebraucht wird, der Verantwortung übernimmt, dass ich das auch dann letzten Endes im Landesvorstand machen kann. Also das sind einfach viele Dinge, die ich umsetzen möchte, dass ich die im Landesvorstand auch gut machen kann. Und letztendlich auch bereit bin, die Verantwortung zu übernehmen. In Bezug auf die Zeit habe ich ja schon eine Weile drüber nachgedacht, wie ich das machen könnte. Und ich habe eigentlich schon seit Anfang des Jahres auch mal protokolliert, wie viel Zeit ich überhaupt so in die Piraten investiere. Und bin da jetzt so im Durchschnittswert auf 25 bis 30 Stunden pro Woche gekommen. Teilweise sehr schwankend auch, also im Wahlkampf war es teilweise nochmal deutlich mehr. Zwischendurch waren es ab und zu mal Wochen, wo es weniger war. Und das ist auch so die Zeit, die ich mir jetzt für Landesvorstand und so weiter nehmen würde. Es ist natürlich klar, dass ich andere Sachen dann abgeben müsste. Also ich würde zum Beispiel die Antidiskriminierungsbeauftragung abgeben, weil es sonst insgesamt zu viel werden würde. Also ich muss dann schon mit den Aufgaben ein bisschen umverteilen. Wunderbar. Ich würde da gerne nochmal nachhaken. Was ist denn, wenn sich jetzt keine andere Person befindet für die Antidiskriminierungsstelle? Also es ist jetzt so, dass wir jetzt in den letzten Wochen auch Themen sprechen für verschiedene Gebiete. Also vom LAFO wurden die ernannt, die haben sich beworben und der LAFO hat sie dann ernannt. Und dass unter anderem eine Inklusionsbeauftragte ernannt wurden, die im Prinzip den thematischen Teil von der Antidiskriminierungsbeauftragung übernehmen sollte. Also wenn es darum geht, irgendeine Veranstaltung zu dem Thema zu machen und solche Dinge. Wir haben dann allerdings auch noch Ombudspiraten und meine Empfehlung ist im Prinzip, dass das, was den innerparteilichen Teil angeht, beziehungsweise wo irgendwie Diskriminierung mit Konflikten zusammenkommt, dass das von den Ombudspiraten übernommen wird. Und dass sozusagen Antidiskriminierung nicht mal extra gemacht wird, weil wir, wie gesagt, für den thematischen Teil die Inklusionsbeauftragte haben und dann auch die Ombudspiraten den konflikthaften innerparteilichen Teil übernehmen können. Dankeschön. Ich sehe, dass Bernd noch ein bisschen weiter tippt, aber ich lese das gleich vor. Norbert, du kandidierst auch. Das ist schön. Ich habe mir gerade deine Kandidatenseite nochmal angeguckt. Wie siehst du das denn? Du kandidierst ja als Generalsekretär. Wie hast du dir diese Stelle vorgestellt? Was möchtest du einbringen? Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Genau, also was ich vielleicht sehe ich gerade auch auf meiner Kandidaturseite, wo ja auch ein paar Leute so ein bisschen Bauchschmerzen mit haben beim Gensek-Amt, diese ganze Schiene mit rechtlichen, gerade also sozusagen der Kontakt zu den Schiedsgerichten oder der Vertreter des Landesvorstands vor den Schiedsgerichten, vielleicht nicht alleine, aber genau, das würde ich mir auf jeden Fall auch zutrauen, das hatte ich jetzt noch nicht dazu geschrieben. Ich habe zumindest mal Jura studiert ein bisschen, halt nur als Nebenfach, aber immerhin. Was ist vielleicht noch zu ergänzen? Ja, also ich meine, sozusagen die Mitgliederverwaltung kenne ich halt aus dem Kreisverband, das Prozedere. Was jetzt natürlich neu dazukommt, ist sozusagen, sich wirklich darum zu kümmern, dass alle sozusagen ihr Mitgliederprozedere machen können. Da würde ich halt dann auch auf die einzelnen Verantwortlichen in den Kreisverbänden nochmal darauf zutreten, wie man das sozusagen gemeinsam irgendwie lösen kann, dass es schneller geht. Also, weil das ist eigentlich sozusagen meiner Meinung nach in der Mitgliederverwaltung das A und O, sozusagen kurze Antwortzeiten, dass nichts lange liegen bleibt. Da muss ich auch sagen, die Zeit, wo ich in der Woche auch mal zu Stoßzeiten 30 Stunden aufbringen kann, die ist wahrscheinlich im Moment gerade vorbei wegen Vollzeitjob. Aber regelmäßig die Zeit zu haben, sozusagen auch schnell zu antworten, das auf jeden Fall. Wärst du denn bereit, ein Team aufzubauen, die dich unterstützen, während du arbeiten musst zum Beispiel? Also wie gesagt, das mit die Arbeit führt nicht zu einer Unterbrechung. Ich kann das nach der Arbeit, vor der Arbeit, zum Teil kann ich ja auch eine Pause machen und schnelle Dinge schnell machen. Das Problem mit dem Team ist, wir haben im Moment ja das Problem, dass noch nicht mal die Verantwortlichen Zugänge für die relevanten Systeme haben. Und das würde vorgehen. Und dann kann man erst darüber nachdenken, sozusagen weiteren Leuten vielleicht Zugänge zu schaffen, die dann über Beauftragung etc. helfen können. Von daher wäre das eher weiter hinten auf der Prioritätenliste. Okay, vielen Dank. Ich lese mal eben kurz, damit wir Bernd hier noch weiter einbinden können, das vor, was Bernd ins Kopf geschrieben hat zu seiner Motivation. Und dann kommt eine Frage von Lilly. Bernd schreibt, meine Motivation, seit der Mitgliedschaft im März 2012 bin ich engagiert. Ich möchte aufgrund der Erfahrung, die ich gewonnen habe, mehr Verantwortung übernehmen. Und die Schwerpunkte von Bernd wären das Profil des Landesverbands schärfen, die Basis verbreitern, die Außenwirkung verstärken, unsere Politik erklären. Wir sollten unsere vielfältigen Bemühungen der letzten Zeit von vielen Piraten mehr zum Tragen bringen. Wir verspielen uns möglicherweise vorhandene Kompetenzen. Und ich kenne die Argumentation von außen, die Piraten haben kein Programm, doch das haben wir. Und Bernd sagt weiter, ich höre, die Piraten sind sich uneins, unsere Außenwirkung bzw. unser Erkennungswert ist in Bernds Augen schlecht. Bei alledem möchte er mitwirken, das zu ändern, vorausgesetzt, das wird Konsens. Es gibt da gleich eine Nachfrage, Bernd, wie möchtest du das tun? Bernd sagt, er geht darauf ein. Lili, ich würde deine Frage jetzt fortführen. Ist in Ordnung, aber er muss ja auch wieder darauf antworten. Meine Frage an die Kandidaten ist, wie machten ihr bisher so eure Aufgabenverwaltung? Also sozusagen, was habt ihr für grundlegende Prinzipien, um die Dinge, die ihr in eurem Leben habt, auf die Reihe zu kriegen? Also sprich mit einer einfachen Zettel-To-Do-Liste oder was macht ihr eigentlich? Andreas, möchtest du anfangen, bitte? Ja, mache ich. Also, wenn es geht, erledige ich alles sofort und ansonsten steht es wirklich in dem Kalender drin, nach und nach. Ich werde dann immer, setze ich mir Zeiträume, bis wann ich wieder was, auch wenn ich jetzt sagen wir so, wenn ich mit anderen zusammenarbeiten muss und tue, dann setze ich mir Zeiträume, wenn ich eine Frage an die habe, bis ich da eine Antwort haben will. Und dann gibt es die nächste Nachfrage, wenn ich bis dahin keine Antwort bekomme. Und das trage ich mir dann wirklich in den Kalender ein. Und wie gesagt, ansonsten bin ich dafür, alles so schnell wie möglich zu erledigen. Danke. Katrin. Ja, ich habe sowohl einen Kalender auf dem Smartphone als auch eine To-Do-Liste auch auf dem Smartphone, wo ich in verschiedenen Kategorien Aufgaben einordnen kann, die so zu tun sind. Bei Piraten habe ich ja auch diverse Aufgaben, das ordne ich im Prinzip so der Woche nach. Also ich weiß zum Beispiel, dass alle zwei Wochen montags Mumble AG Migration ist und dass ich darauf eine Einladung schicke, dass ich da mich darauf vorbereitet ist, wann das Mumble ist und so weiter und so fort. Und im Prinzip dann so durch die Woche durch weiß ich, dass dann bestimmte Dinge kommen und darauf bereite ich mich dann jeweils vor. Dankeschön. Marcel? Ja, ich bin Fan der Zettelwirtschaft und habe Kalender und Trello. Das ist so, wie ich versuche, das alles in Reihe zu kriegen. Danke. Norbert, bitte. Genau, also privat ist es im Prinzip halt auch ein schöner Google-Kalender mit einer langen To-Do-List und alle Dinge, die liegen geblieben sind, die darf ich dann an jedem Abend schön in den nächsten Tag schieben. Das heißt, da geht sozusagen auch nichts verloren. Im Moment schiebe ich zum Beispiel so 10 Dinge vor mir her. Keine Piratendinge dabei, glücklicherweise, habe ich gerade nochmal geguckt. Genau. Ansonsten, ja, also wie gesagt, dezentral. Ansonsten haben wir in der Mitgliederverwaltung ja auch noch das OTRS dahinter. Ich meine, als Vorstand haben wir das ja dann auch, was zumindest was den Mailverkehr angeht, ja ganz gut geeignet ist mit Erinnerungen etc. Ja, also kein Problem. Lilly, beantwortet das deine Frage ausreichend? Ja, bin zufrieden. Wunderbar. Ich hoffe, ihr trefft euch dann auch ab und zu mal in MeLive oder telefoniert miteinander. Das habt ihr jetzt nicht gesagt, aber das ist ja Voraussetzung, ne? Aber es gibt keine weiteren Fragen im Chat, wenn ich es sehen kann. Bernd tippt noch ein bisschen weiter ab. Ich mache jetzt mal hier weiter mit den Posten, auf die ihr so kandidiert. Im Chat gab es ja schon den Hinweis, dass das ja alles hier gar nicht geht mit den Questionnaires. Dann könnt ihr vielleicht die Zuhörer von euren Qualitäten überzeugen. Entschuldigung, hier war gerade, mein Computer war gerade etwas langsam. Ich würde gerne ganz kurz nochmal auf Marcel eingehen und fragen, du hast das ja jetzt vorher schon gemacht, warum willst du den Job weitermachen? Weil er mir Spaß gemacht hat. Also ich habe das nicht sehr ungern gemacht, hatte viel Freude an meiner Arbeit. Der Kreisverband ist jetzt, sage ich jetzt einfach mal so, in sehr guten Händen übergeben. Und so der Landesverband hat nächstes Jahr ein schweres Jahr vor sich. Ich habe in Dresden auch, denke ich mal, viel dazugelernt und will jetzt gucken, dass ich meine Fähigkeiten oder halt das, was ich eventuell kann, den Landesverband so geben kann, dass er halt ordentlich in den Landtag einziehen und da eine Fraktion stellen. Wunderbar. Als stellvertretende Vorsitzende Entschuldigung, kandidieren Katrin, Michael, der jetzt leider nicht da ist. Und so wie ich das sehen kann, niemand weiter. Katrin, was hast du denn für inhaltliche Positionen, die du mit als Vorstand weitertreiben möchtest? Beziehst du dich jetzt wirklich auf inhaltliche Sachen, also wie Programme, oder meinst du jetzt wirklich allgemeine Ziele? Ich meine allgemeine Ziele, die ihr ja auch als Vorstand zusammen in den Landesverband reinbringt und mit euren Mitgliedern zusammen ausarbeiten könnt. Ja, also ich hatte es am Anfang schon bei einer Frage schon mal genannt, also für mich sind Ziele vor allem, also was ich selber persönlich machen möchte, interne Organisationen und Zusammenarbeit mich darum kümmern. Also ganz wichtig ist mir, die Arbeitsteilung zu verbessern und mehr Mitglieder einzubinden. Also da habe ich schon sehr viel darüber nachgedacht, gerade aus den Erfahrungen vom Wahlkampf her. Dann ist auch ein großes Thema bei uns die Kreisverbände, wie die besser eingebunden werden können, gerade die ländlichen Regionen und Kreisverbände, die teilweise sehr große Probleme haben. Dann Wahlvorbereitung, wie jetzt schon öfters genannt ist, ist wichtig. Was so ein persönliches Thema noch für mich ist, ist die transnationale Kooperation. Wir hatten da Ende August eine Konferenz zusammen mit den tschechischen Piraten und noch einem polnischen Piraten. Und finde es gerade im Hinblick auf die Europawahl eine sehr gute Sache, wenn wir da noch kooperieren können, noch mehr. Also es gab jetzt schon im Vorfeld von den tschechischen Parlamentswahlen da ein bisschen Unterstützung aus Dresden vor allem. Also solche Dinge weitermachen, finde ich gut. Und was ich auch schon mal genannt hatte, also wirklich Transparenz und Information ist mir ganz wichtig, da mit der Informationsverbreitung mir das genauer anzuschauen und eben, wie gesagt, Ansprechpartner zu sein und auch Unterstützung geben zu können. Also das sind wirklich so die Ziele, die ich habe und ja. Magst du vielleicht ein bisschen weiter in reingehen und das vertiefen, wo du die Mitglieder im Landesverband vernetzen und informieren möchtest? Also in Bezug auf jetzt Mitglieder einbinden und aktivieren, habe ich, wie gesagt, schon ziemlich viel darüber nachgedacht. Wir hatten auch Sachsencamp gehabt, wo ich da schon mal einen Workshop versucht habe, dazu zu machen. Es gibt da im Prinzip so ein Modell, auch so ein wissenschaftliches Modell zur Einbindung von Menschen in soziale Bewegungen. Und habe ich mir im Prinzip danach ein bisschen überlegt, was man eigentlich überhaupt so machen könnte. So, die erste Stufe ist erstmal davon, also es sind im Prinzip 4 Stufen. Die erste Stufe ist bei uns erstmal nicht relevant, weil die davon ausgeht, dass man erstmal überhaupt Leute für die Sache gewinnt. Aber Leute, die schon Mitglieder sind, sind da sozusagen schon dabei. Also ganz wichtig, Infos, denn wer nicht rechtzeitig weiß, dass irgendwas, eine Aktion, irgendeine Veranstaltung sein wird, der kann da auch nicht mitmachen. Und da geht es sowohl um formale als auch informale Netzwerke, kann man sagen. Dann zweitens Motivation. Es ist da auch ganz wichtig dabei, dass es eben nicht nur so ein allgemeines Motiv, so eine allgemeine Motivation dafür gibt, so von wegen, es ist gut für Piraten, sondern dass man halt auch individuelle Anreize setzen kann. Also dass die Leute Anerkennung auch merken und, was ganz wichtig ist, auch ihre eigenen Fähigkeiten einsetzen können. Also dass Leute zum Beispiel auch entsprechend ihre Fähigkeiten Aufgaben bekommen. Dazu muss man natürlich auch mal erstmal wissen, was es überhaupt so im Prinzip an Fähigkeiten bei den Mitgliedern gibt. Also dahingehend irgendwie auch noch eine bessere Informationsverbreitung in beide Richtungen zu machen. Wichtig ist mir dann auch, dass den Mitgliedern auch Vertrauen gegeben wird, was zu machen. Was dann ein bisschen mit diesem einen von den Zielen, was ich genannt hatte, in Einklang geht, also Unterstützung zu geben. Denn es ist so, wenn Leute kein Vertrauen haben oder kein Vertrauen bekommen, beziehungsweise immer, wenn sie was machen, dann im Prinzip aus jeder Richtung immer wieder nur ein Shitstorm kommt, wird es vermutlich irgendwann so sein, dass die Leute gar nichts mehr machen, also dass dann gar keiner mehr Motivation hat, was zu machen. So, und die dritte Stufe wäre dann für mich, Teilnahmebarrieren zu überwinden, also zum Beispiel dahingehend, wie kommt man zur Veranstaltung hin, welche Kosten sind damit verbunden, dass man da irgendwie versucht, noch Barrieren wirklich zu überwinden. Insgesamt fällt das ein bisschen unter das Stichwort leichter konsumierbares Engagement. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, das Stichwort, sondern das kommt aus so einer Umfrage, die wir vor ein paar Monaten gemacht haben, was auch unter anderem zum Thema Motivation für die Arbeit im Landesverband ging. Und da ging es halt wirklich darum, dass man es den Mitgliedern, gerade denjenigen, die nicht so viel Zeit haben, auch leichter machen sollte, sich für Dinge zu engagieren. Ich danke dir sehr. Ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz, damit wir ihn nicht vergessen, es tut mir auch sehr leid, dass das so ein bisschen schwierig ist, das von Bernd noch mal vorlesen. Ja, vielen Dank. Ihr habt den Link alle. Du hast dich jetzt hier sehr schön ausführlich nochmal geäußert. Es kam die Nachfrage, wie du bestimmte Dinge ändern möchtest und wie du die Außenwirkung und den Erkennungswert verbessern möchtest. Und du hast hier... Darf ich dich mal kurz unterbrechen? Es geht ja ein bisschen weiter in die Folge. Das ist... Ich habe dich verstanden, dass du mich unterbrechen möchtest, aber dann warst du wieder weg. Okay, bitte weitermachen. Du hast jetzt hier reingeschrieben, dass du die Konstituierung des Vorstands nach dem, wofür er am besten geeignet ist, vorschlägst. Du möchtest die Befugnisse für Themensprecher bzw. Legitimation für Themensprecher, das erachtest du als ganz wichtig. Du möchtest Mitglieder konkret ansprechen, was sie machen können und was sie machen wollen. Das geht in die Richtung von dem, was auch Katrin gesagt hat. Du möchtest die Expertise abfragen. Du möchtest die Zusammenarbeit mit den Regionen und in der Fläche stärken und schreibst, die Effektivität unserer bisherigen Kommunikationswege möchtest du überprüfen, die Umgangskultur auch überprüfen. Nicht alles hier aufgeführte kann, will, möchtest du alleine machen. Du setzt auf Teamarbeit. Vieles von dem Gesagten der Kandidaten auch schon beim letzten Mal mit Termin trifft auch das, trifft auch so auf das, was du, was dir wichtig ist. Und zudem ist dir wichtig, solche Themen wie das BGE, Asyl, Migration anzusprechen. Wir haben dafür den auf dem Landesparteitag einen Antrag. Da geht es darum, dass ihr euch auf die Kernthemen zu konzentrieren wollt. Das siehst du für die anstehenden Wahlen als wichtig an. Zudem leichte Sprache auch bei Wahlen und nicht nur für Barrierefreiheit. Verständlichkeit für die Wähler. Katrin spricht auch noch gerade an die Fähigkeiten der Mitglieder. Das heißt bei dir Sachen wie Expertise, Anerkennungskultur und du bedankst dich auch für Aufgaben, die ihr in der AG erledigt. Ansonsten ist es schwer für Einzelheiten, hier Dinge aufzusprechen. Vielleicht verlinkst du dann eigentlich einfach auch nochmal eine Fragenseite. Gibt es noch Fragen von den Teilnehmern, die hier zuhören? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann würde ich euch gerne allen noch weiter Fragen stellen. Meine nächste Frage geht an Marcel. Du hast als Aufgabe als Vorsitzender ja auch den Kontakt zu externen Organisationen, auch den Aufbau innerparteilichen Organisationsstrukturen. Vielleicht gibst du mal ein bisschen ein Zeugnis von dem, was du bisher als Vorstand geleistet hast. Vorsitzender in Erlangen, was externe Organisationen anbelangt, ist der Kontakt ziemlich gut. Wir machen da mit, sind da auch gut eingebunden. Innerparteilich hat halt in Dresden versucht, die AGs ein bisschen zu stärken. Das ist mal gut, mal schlecht schief gelaufen. Gruß laufen allerdings, das ist auch dem Vorvorstand mit zu verdanken. Das ist hier, was in Dresden ziemlich gut ist. Jetzt warst du gerade weg, warst du fertig? Ja, ich war erstmal so kurz fertig, ja. Alles klar. Und ja, ich mache mal einfach ein bisschen weiter, also aufs Land Sachsen bezogen. Ich bin, also was hier auch genannt wurde, die Themensprecher, die innerparteiliche Struktur. Wir sind ja, haben eine Landtagswahl vor uns. Das heißt, wir sollten unser Programm ordentlich ausbauen und so fähig machen, dass die Leute das lesen und sagen, boah, die sind ja total toll, da machen wir unser Kreuz. Dahin muss aber die Programmarbeit ziemlich halt funktionieren. Ich sehe im Moment, dass zwar Programmanträge kommen, aber halt die Entstehungsweise der Anträge halt doch ziemlich unterschiedlich ist. Es geht halt vom stillen Kämmerchen bis halt kleinen Grüppchen, wie auch immer. Es gibt halt jetzt die Themenbeauftragten und diese Themenbeauftragten, von denen, ich sag jetzt einfach mal in Anführungszeichen, verlange ich, das ist jetzt das falsche Wort, aber von denen erwarte ich halt irgendwie, dass sie halt in ihrem Gebiet halt auch die Programmarbeit voranbringen, genauso wie es dann auch die späteren Kandidaten selbstverständlich auch machen sollten. Und da muss dann halt die Struktur ein bisschen strömen. Die AGs müssen da sein, die Mitarbeit muss hinhauen. Das so ein bisschen zu koordinieren, liegt in meiner Hand dann. Und externe Organisationen, ist halt Dresden hat sich frei, wird immer so ein Thema sein. Greenpeace, da ist so ein bisschen liebäugelt man, also auch in Chemnitz ist auch die Arbeit mit Greenpeace ziemlich gut. Und das wird dann auch halt sicherlich weiter ausgebaut, je nachdem, wie denn auch unsere Programmpunkte das halt vereinbaren. Okay, vielen Dank. Wie stellst du dir dann die Zusammenarbeit konkret mit deinem neuen Vorstandskollegen vor? Ja, also alle, die bis jetzt kandidieren, da stelle ich mir die Zusammenarbeit eigentlich ziemlich cool vor. Was Ansicht, die wir das nächste Jahr angehen wollen, angeht, sind wir ja auch zum großen oder zum Teil auf jeden Fall auch auf demselben Nenner. Jeder bringt seine einzelnen Fähigkeiten mit und ich denke, wir können alle sehr, sehr gut miteinander. Das hat eigentlich schon ganz gut geklappt. Und ja, ich freue mich schon, wenn es so meinen Kandidat sieht, dann kann man sich eigentlich so ein bisschen freuen, dass es weitergeht hier in Sachsen. Okay, vielen Dank. Andreas, ich habe mal eine Verständnisfrage. Du kandidierst ja auch als Beisitzer oder hast du das jetzt zurückgestellt? Also ich würde nächste Woche erst als Schatzmeister kandidieren und sollte ich dort nicht gewählt werden, würde ich dann trotzdem nochmal als Beisitzer kandidieren. Alles klar, vielen Dank. Ich würde gerne auch nochmal, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass wir ihn sonst vergessen, ganz kurz auch auf das Profil von Bernd nochmal ein bisschen eingehen. Er hat jetzt auch im Chat noch geschrieben, dass das ein Problem ist, Leute, die nicht so technikaffin sind, einzubinden. Ich lese ganz kurz ein paar Sachen von seinem Profil vor. Das ist natürlich auch verlinkt, aber für die Leute, die sich eventuell noch nicht so viel Mühe gemacht haben, damit wir hier ein bisschen ein rundes Bild haben. Ich hoffe, das ist okay für euch alle. Ja, klar. Wunderbar. Also, der Bernd Auermeier kandidiert auch für euren LAFO, Entschuldigung, mein Fieber steigt hier. Er gibt als Gründe für seine Wählbarkeit an, dass er als älterer Pirat sehr viel Lebenserfahrung einbringen kann und er, wie gesagt, die Zusammenarbeit zwischen den Strukturen verbessern könnte. Vielleicht kann man ja hier dann auch also was wie ein Mentoring machen, dass eben gerade Ältere mit Jüngeren zusammenarbeiten, dass eben solche Sachen wie Technik dann besser funktionieren. Er sagt, dass er durch seine jetzigen Aktivitäten bereits dafür eintritt, unsere Politik in die Öffentlichkeit zu tragen und er möchte das intensivieren. Und es ist ihm ein Bedürfnis, die innerparteiliche Kommunikation, wie gesagt, qualitativ zu verbessern und zu einer Kultur zu entwickeln, die vorurteilsfrei auf gegenseitigem Respekt basiert und auf Augenhöhe stattfindet. Ich würde daran gerne anknüpfen, weil das ja ein immer währenderes Thema ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Sachsen aussieht, aber als LAFO oder als Inhaber von einem Posten ist man ja doch des Öfteren Kritik ausgesetzt. Wie geht ihr denn jetzt damit um oder wie würdet ihr damit umgehen, wenn jetzt über euch der Shitstorm hereinbricht und einzelne von euch als Landesvorstand mehrfach angegriffen werden? Ich würde die Frage gerne reihum beantwortet haben und würde anfangen mit dir, Marcel, als Landesvorstandskandidat. Wenn der Shitstorm kommt, ich kenne es so ein bisschen, von daher, also ich versuche eigentlich immer ganz cool zu reagieren und sachlich auf die Leute einzugehen und entweder machen sie mit oder nicht. Ich kann mit meiner Sachlichkeit und ewig weitermachen und irgendwann trifft man sich dann halt mal auf ein Bierchen und klärt die Sache oder geht halt Sachen anders an. So ist eigentlich so das bis jetzt ganz, ganz gut gelaufen. Danke. Wie sieht es bei dir aus, Norbert? Von dir habe ich so wenig gehört bislang. Genau, bei Shitstorms. Ich meine, ein Generalrezept ist schwierig, weil da ist halt jeder Fall einzeln und die Probleme, die da sozusagen zugrunde liegen, sind halt mal weitläufiger, mal weniger. Aber ja, ich meine, wir haben eine offene Kultur bei uns und wenn Shitstorms auf Informationsdefiziten beruhen, dann müssen wir das sofort beseitigen. Und das gilt halt auch für Leute, die vielleicht, wir haben alle manchmal persönliche Befindlichkeiten, und da müssen wir dann halt auch mal drüber wegsehen, da müssen alle Informationen auf den Tisch und dann ist das halt eine gemeinsame Aufgabe. Also der Vorstand kann nicht alleine einen Shitstorm beruhigen, weil er braucht auch immer Personen sozusagen, meistens Dritte, die dann irgendwie vermittelnd auch mal mit den Leuten reden können, zumindest wenn diejenigen Probleme mit dem Vorstand haben. Das heißt, wer im Shitstorm drinsteht, der kann meistens schlecht ihn beseitigen, aber er kann auf jeden Fall viel dafür tun, dass es nicht schlimmer wird. Danke. Andreas? Ja, also bei dem Shitstorm ist es erstmal wichtig zu wissen, warum. Da müsstest du dir beide Seiten anhören und dann versuchen, wirklich eine Lösung zu finden, das Kern des Problems herauszufinden, warum jetzt auf den herumgehackt wird. Bei öffentlichen Shitstorms geht es eventuell noch einfacher, da können wir es vielleicht nachdenken. Wenn jetzt einer aus dem Vorstand oder ich persönlich einen Shitstorm ausgesetzt wäre, sagen wir mal über DMs oder E-Mails, gut, würde ich es erstmal versuchen, selber mit denjenigen zu klären, der ein Problem mit mir hat. Und wenn sich das nicht klären lässt, in einer gewissen Zeit würde ich das dann auch über die öffentliche Schiene machen. Weil ich mache das diesen Vorstandsjob nicht bezahlt, ich mache das ehrenamtlich, ich opfer da Zeit, meine Freizeit. Und dann möchte ich nicht irgendwie laufend angegriffen werden wegen nichts wieder nichts. Wenn ich Fehler gemacht habe, dann stehe ich dazu, dann habe ich damit kein Problem, auch mehr da die Prügel dafür abzuholen, wenn ich was falsch gemacht habe. Aber wenn das wirklich nur ein reiner Shitstorm ist, weil jemand irgendwas nicht passt, dann wird das dann öffentlich gemacht. Danke. Katrin noch und dann gibt es eine Rückfrage an Marcel von Raven. Ja, ich denke, es wäre erstmal wichtig, dann zu trennen, was davon persönlich ist und was wirklich sachlich ist und was vielleicht auch möglicherweise berechtigt ist und was wirklich halt eher ein persönlicher Angriff ist. Ich hatte vor einer Weile da den Blogpost von Sutton Gray Chrissy aus NRW gelesen, die stellvertretende Vorsitzende in NRW gewesen war und so das Thema, wie übersteht man Vorstandszeit, geschrieben hat. Und sie hatte auch das im Prinzip so gesagt, wie ich das sehr gut finden würde, also wirklich zu trennen, was möglicherweise berechtigte Kritik ist und mit der ich denke, man dann auch offen umgehen sollte, also nicht zu versuchen, dann da irgendwie durchzumauscheln oder irgendwas zu verstecken, was dann am Ende vielleicht noch schlimmer wird, als wenn man damit von Anfang an offen umgegangen wäre. Aber auf der anderen Seite dann Dinge, die halt wirklich persönlicher Angriff sind, dann auch notfalls wirklich beiseite zu schieben und sich auch Hilfe zu holen, also zumindest dahingehend, dass man mit vertrauten Personen darüber spricht, um eben, wenn es dann einem wirklich sehr nahe geht, damit irgendwie besser umgehen zu können. Danke. Habt ihr eigentlich intern für den Vorstand einen Leitfaden, wie es ist, der Umstand einkommt, dass ihr unbeabsichtigt einen Shitstorm verursacht? Vielleicht mal an Marcel? Nein. Okay. Raven, du hattest eine Frage, möchtest du sie jetzt stellen? Du hast hier geschrieben, ich soll noch Bernds Antwort vorlesen zu Kritikumgang. Ich meine, ich habe alles von ihm bislang vorgelesen. Er hat doch unten noch was dazu geschrieben. Ich wollte nur nicht, dass was vergessen wird. Danke für den Hinweis, ja. Er schreibt, solange wie Kritik der Sache dient, ist es okay, wenn es persönlich beleidigend wäre. Das geht gar nicht. Respekt für alle. Auseinandersetzung, wenn es sein muss, ja. Bernd sagt, ich bin eher ein Typ, der für Ausgleich eintritt. Solidarität unter uns Piraten ist wichtig. Deine Rückfrage bitte, Raven. Marcel, du hast vor uns gesagt, dass du ziemlich viel die Themensprecher auch in der Verantwortung siehst, auch AGs zu gründen und so weiter. Ich habe nur im Moment echt ein bisschen das Problem mit Realität und Wunsch, weil ich sehe jetzt nicht unbedingt so viele Menschen, die in AGs mitarbeiten möchten und daran wird ein Themensprecher in meiner Sicht nicht viel ändern können. Deswegen jetzt auch die Rückfrage, ob du das vielleicht nochmal anders formulieren oder irgendwie ausbauen möchtest, weil den Punkt von dir fand ich jetzt nicht so doll. Ich weiß, also das Problem, klar, die Manpower, wenn keine Leute da sind, die nichts machen, dann ist das halt Mist, das ist richtig. Also das ist halt ein anderes Problem, wie man halt Leute dazu wieder motiviert, mehr Arbeit zu machen. Wie ich das mit den Themensprechern halt meine, okay, vielleicht ist es halt ein bisschen zu krass ausgedrückt halt, Aber die Themensprecher haben sich ja halt für als Themensprecher für diese Partei ernannt, für den LV ernannt, weil sie sich halt für dieses Thema interessieren und diesem Thema drin sind und ein bisschen arbeiten möchten halt. Und eventuell gelingt es halt diesen im 1:1 Gespräch mit anderen Leuten, die Leute dazu zu überzeugen, zu sagen, ey, pass auf, ich bin jetzt hier der Themensprecher oder ich bin Kandidat, ich möchte irgendwann mal in dem Ausschuss sitzen. Hier sucht sich vielleicht eventuell in seiner Umgebung halt so im Real Life halt seine Leute und vielleicht klappt es eventuell ein bisschen besser, dass da halt dann sich Gruppen bilden, die halt dann diesen Themensprechern halt wie so ein Team, wie auch immer, wie man es dann halt nennen mag, ist ja auch egal, zuspielen. Klar, ist es auch ein Themensprecher, ist nicht das Allheilmittel dafür, dass die Leute jetzt auf einmal alle aufspringen und Programmarbeit machen. Das ist halt ein Problem, was ja der Vorstand natürlich auch mit ganz oben auf seiner Agenda haben muss. Wie motivieren wir die Menschen in Sachsen, sich dann halt an diese Themensprecher zu wenden und zu sagen, ey, pass auf, ich interessiere mich auch für Thema Finanzen, wie kann ich dir helfen, mit einem Programm zu arbeiten? Die Lösung für dieses Problem, ja, das ist ein sehr schwieriges Problem auf jeden Fall. Wo sind die Themensprecher aufgelistet? Auf der Webseite von Sachsen oder wo sehe ich denn die? Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile aktualisiert wurde. Also wir haben jetzt 2, 3 neue Themensprecher. Die alten standen im Organigramm mit drin, ne? Ich such mal. Vielleicht gibst du den Link dann auch gerne ins Chat, dann können sich andere Leute das auch noch anschauen. Sollte ich es finden, gerne. Super. Gibt es weitere Fragen? Ich würde vielleicht nochmal von selbst, also wir haben die anderen überlegen, nochmal auf den Punkt zurückkommen mit den Shitstorm, wenn ich darf. Aber gerne. Also ich weiß es nicht, also ich kann das nur aus Erfahrung vom Dresdner Vorstand sagen, es hilft halt auch wirklich sehr viel, wenn wir da als Vorstand sehr eng zusammenarbeiten. Man hat halt häufig einfach, einem fehlen sozusagen die entschärfenden Worte. Und ich glaube, wenn wir da sozusagen wirklich auch gemeinsam solche Dinge angehen, gemeinsam einfach E-Mails schreiben, also das ist zumindest meistens erstmal das Einfachste und Hürdenloseste, weil der Shitstorm meistens erstmal per E-Mail beginnt oder per Twitter, dann lässt sich schon mal meistens viel beruhigen. Natürlich nicht alles, weil manchmal die Probleme tiefer liegen, aber genau, wenn wir da einfach viel kollegial arbeiten, hoffe ich, dass uns das Gröbste erspart bleibt. Okay. Also, ich weiß nicht, ihr kennt das ja vielleicht aus Wetter, da sehr geübt, was die Shitstormeria angeht. Ich würde uns fast unterstellen, wir machen das manchmal etwas gern mit viel Sarkasmus gesprochen. Wie wollt ihr das dann alle untereinander lösen? Es ist ja auch manchmal so, dass man sich untereinander einfach nicht versteht. Und dann macht das Arbeiten mitunter recht schwierig. Ich würde dazu gerne kurz eure Strategien hören, wie ihr es schafft, trotzdem eine professionelle Arbeitsatmosphäre zu bewahren, und würde hier gerne mit Norbert anfangen. Okay, also ich schätze mich selber als eigentlich sehr sachlich ein, aber okay, das mag für viele gelten in der eigenen Selbsteinschätzung. Ich weiß es nicht. Ich hatte in dem Jahr Vorstandsarbeit eigentlich nie den Eindruck hier irgendwie, dass ich mit irgendwelchen Leuten an sozusagen irgendwelchen Themen nicht arbeiten könnte. Also von daher, vielleicht fehlt mir da auch einfach die Erfahrung sozusagen eines krassen Gegensatzes innerhalb eines Vorstandsgespanns. Aber vielleicht ist das auch ein Vorteil, weil dann kommt es vielleicht auch nicht wieder dazu. Oder wieder nicht dazu. Okay, Andreas? Ja, sagen wir mal so. Ich hoffe, dass es nicht zu weit kommt, dass wir uns irgendwann mal nicht verstehen oder eins wollen, nicht mehr miteinander können. Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir uns um Themen so richtig streiten können Man müsste virtuell auch mal vielleicht den Kopf einschlagen, aber dann 10 Minuten später uns auch wieder mal irgendwo hinsetzen können zum Trinken und einzutrinken. Das wäre mein größter Wunsch, also für diesen Landesvorstand. Und ich würde dann auch, wenn es wirklich soweit ist, dass ich mal persönlich mit jemandem nicht mehr kann in dem Landesvorstand, versuchen, größtmöglichst diese persönliche Schiene dann auszublenden. Dass ich dann nur sich dann auf die sachliche gehe und dann nur versuche, mit ihm wirklich sachlich zusammenarbeiten und das persönlich rauszulassen. Ob es wirklich 100% immer funktioniert, kann ich da jetzt nicht sagen. Kommt wirklich darauf an, was da eventuell passiert ist. Dankeschön. Hatte. Ja, ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen, also persönliche und sachliche Ebene da trennen. Ich denke erstmal grundsätzlich, dass wir bestimmt gut zusammenarbeiten können, also alle, die jetzt für den NAFU kandidieren. Und ich bin jetzt auch niemand, der unbedingt so dermaßen streitlustig ist und sich dann irgendwie mit jedem anlegen muss. Selbst wenn ich mich vielleicht privat aufrege, heißt das nicht, dass ich das unbedingt nach außen trage. Und das würde ich eigentlich auch, also nicht nur eigentlich, das würde ich auch im NAFU so handhaben, dass ich, selbst wenn ich einen persönlichen Konflikt mit jemandem habe, das nicht in die Arbeit selbst trage und schon gar nicht öffentlich, sondern wenn, dann halt wirklich privat, mich entweder privat aufrege oder beziehungsweise dann auch mit der Person selber darüber spreche. Vielen Dank. Dann fehlt noch Andreas und dann lese ich Bernd vor. Sorry, Marcel, Entschuldigung. Ja, also ich denke, die jetzt alle da auf der Kandidaturenseite sitzen, man kennt sich schon, man hat schon miteinander geredet. Das Persönliche, also ich finde halt, wenn der LAFO sich persönlich ganz gut kann, dann macht die Arbeit halt umso mehr Spaß und letztendlich wird es eine ziemlich anstrengende Arbeit und wenn die Arbeit keinen Spaß macht, das ist auch ein bisschen doof. Von daher, klar, auf jeden Fall Themen auf Sachlichkeit bezogen, wenn man sich auch ab und zu mal real life trifft und miteinander auch mal irgendwie eine ungezwungene Runde macht, dann schadet es wahrscheinlich auch am Ende auch nicht. Und so denke ich mal, werden wir da schon, also ich denke mal, ich sehe das nicht kommen, sage ich mal einfach jetzt so, dass wir übelst in Streit miteinander ausharren. Glaube ich nicht. Alles klar. Der Bernd schreibt, wie schon gesagt wurde, beginnt es mit der guten Aufstellung eines Landesvorstands. Jeder sollte mit jedem können. So wie es aussieht, sehe ich das gewahrt. Kein Problem. Er stimmt Katrin zu und den anderen, was bisher dazu gesagt wurde. Er gibt nur zu bedenken, dass private Probleme sich auch negativ auf die Arbeit auswirken können unter Umständen. Und er macht einen Unterschied zwischen sich kennen und wissen, wer man ist. Nicht kennen, da habe ich ja schon mit mir selbst Probleme, sagt er. Ich würde gerne von euch als Vorstand noch wissen, ihr seid ja sozusagen das Gesicht eures aus Sachsen, die Piraten Sachsen. Wie sieht es mit eurer Erfahrung aus, was die Kommunikation mit der Öffentlichkeit angeht? Also Stichwort Pressearbeit und auch Stichwort Kommunikation nach innen. Ich würde gerne von euch allen kurz wissen, was ihr für Erfahrungen gesammelt habt. Und fange mal bei Marcel an. Ich war ja, wie gesagt, Vorsitzender in Dresden und ich habe da schon reichlich Presseerfahrung gesammelt. Das kommunaler Ebene, DNN, SZ bis hoch zur Taz. In der Drohne, da hatte ich die Ehre, dann mit einem Interview mit der Taz zu führen. Das fand ich ziemlich cool. Ich habe die Erfahrung dahin schon hereingehend schon gesammelt. Bei mir hat auch schon früh morgens das Handy geklingelt. Und ich musste ein kurzes Interview geben. Also da ist halt, die Erfahrung ist da. Und was war jetzt nochmal der zweite Teil der Frage? Entschuldigung, der zweite Teil, Kommunikation auch nach innen, also an die Mitglieder. Ja, also das hat hier in Dresden, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Also die mich hören wollten, die habe ich meistens auch irgendwie erreicht. Auf Sachsen-Ebene ist es mit dem Real Life immer ein bisschen schwierig, auch mit dem Rumreisen, ist klar, werde ich da und da mal sein. Aber auch meine Mittel sind in der Hinsicht natürlich auch begrenzt. Aber so an sich Kommunikation, ich habe ein Handy, ich habe WhatsApp, ich Twitter, Facebook. Da kann man mich jederzeit irgendwie auch kontaktieren, mich anrufen, wie auch immer. Und da versuche ich den Kontakt irgendwie zu halten, jeden Sonntag im Mumble. Da kann man auch miteinander reden. Ja, das macht mal einen Punkt. Danke. Karten? Okay, Pressearbeit erstmal. Also was so Pressemitteilungen schreiben und so angeht, habe ich ein bisschen Erfahrung dahingehend, dass ich im Bund schon beim Thema Migration und Asyl einige Pressemitteilungen mitgeschrieben habe. Im Landesverband habe ich bei Einzelnen was mitgemacht, die auch gerade so in diesen Themenbereich gingen. Was ansonsten so Pressekontakte angeht, habe ich noch weniger Erfahrung. Ich war bisher auch Basis im Prinzip. Das Größte war sozusagen, dass ich beim letzten Landesparteitag ein kurzes Interview hatte, wo der MDR da war. Das war sozusagen die größte Erfahrung, die ich jetzt selbst irgendwie mit Fernsehen hatte in dem Sinne. Und Kommunikation innerhalb der Piraten, also ich bin so ziemlich auf allen Kommunikationskanälen vertreten, also was so Twitter angeht, Chepper und so weiter und so fort. Mumble bin ich auch immer mal da, also normalerweise moderiere ich ja hier Sonntagabend das Mumble in Sachsen. Ja, ich kommuniziere ziemlich viel mit Leuten sowohl auf Bundesebene als auch eben im Landesverband und denke, dass ich da auch einige Leute kenne. Ja. Dankeschön. Andreas? Hört man mich jetzt? Weil ich musste mal auf das mobile Gerät umsteigen. Aber wunderbar. Gut. Also Presse hatte ich schon letzte Woche gesagt. Ein bisschen lauter, wenn es geht. Presse hatte ich schon letzte Woche gesagt, habe ich keine Erfahrung damit. Und ich würde mich auch davon ganz fernhalten. Also ich sehe nicht, dass bei meinen Aufgaben Pressemitteilungen zu geben, Presseinterviews zu geben, da haben wir dann den Vorsitzenden, wir haben die stellvertretende Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzenden. Eventuell kriegen wir noch einen politischen Geschäftsführer. Das sehe ich dann eher bei diesen Personen die Aufgabe, Pressearbeit zu machen. Kommunikation nach innen, also ich, wie gesagt, Twitter, Mumble, versuche ich auch sonntags immer da zu sein. Sollte ich dann als Schatzmeister gewählt werden, ist es auch kein Problem, da mir sonntags dort drin dann irgendwelche Fragen zu stellen zum Thema Schatzmeisterei. Das würde dort den Leuten, die es interessiert, halt mal einen kurzen Stand zu geben, wie es ist. Ansonsten versuche ich auf allen Real-Life-Parteiveranstaltungen dabei zu sein und auch so bei diversen Veranstaltungen den KVs zu helfen. Das war es eigentlich von mir. Danke. Norbert? Ja, genau. Also ich bin eigentlich auch auf allen Kanälen zu erreichen. Erfahrungen direkt mit der Presse waren bisher eher wenige. Also ich habe auf ein paar Veranstaltungen öffentlich halt für die Piraten Dresden ein bisschen geredet und habe halt in der SGÖ und auch in der Sachsenpresse Pressemitteilungen geschrieben, wo man letztlich auch genau denselben Wert darauf legen muss, wie drückt man sich aus. Also ich denke, ich bin bereit, wenn die Presse auf mich zukommt, weil das kann uns allen passieren, weil nicht immer haben wir die Wahl, wen wir sozusagen der Presse vorsetzen und manchmal stehen sie dann einfach vor der Tür. Aber genau, ich sehe da eigentlich kein Problem. Nach innen hin, wie gesagt, wegen Vollzeitjob, ich werde nicht auf jeder Party tanzen können, ich werde nicht auf jedem Real-Life-Treffen sein, aber ich kann dafür trotzdem jeden Tag mindestens eine halbe Stunde für Dinge, die halt einfach mal schnell sein müssen und wenn es mehr wird, dann wird es halt eben auch mehr Zeit erübrigen. Also auch wenn jemand Probleme hat und einfach nur einen Ansprechpartner sucht, hier, wer kann mir helfen, dann einfach dann eine E-Mail an Mitglieder@sachsen, dann geht's. Sehr schön. Ich lese mal eben das vor, was Bernd geschrieben hat. Und dann könnt ihr euch ja schon mal vorbereiten. Ich habe als Außenstehende natürlich den Vor- und Nachteil, dass ich mir so richtig nicht vorstellen kann, wie ihr eure ganzen Kreisverbände als Vorstand einarbeitet, beziehungsweise nicht einarbeitet, sondern wie ihr mit denen zusammenarbeitet. Und vielleicht könnt ihr mir dann nochmal reihum erzählen, wie ihr euch diese Zusammenarbeit vorstellt, ob es da von euch ein Konzept gibt, also entweder von euch als Team schon oder von Einzelnen, was ihr im nächsten Jahr thematisch sozusagen machen wollt, beziehungsweise ob ihr ganz klar sagt, ihr wollt das rein verwaltend machen und wartet auf den Input von den anderen. Pressearbeit, schreibt Bernd. Die Sachsenpresse hat gute Arbeit gemacht. Die Journalie kann uns gut gesinnt sein oder auch negativ. Deshalb möchte er die Verbindung stärken, weil sie euer Vehikel oder unser Vehikel für unsere Arbeit sind und sein müssen. Und wenn es ausreicht, genügend Ahnung zum jeweiligen Thema zu haben, ist eine Pressemitteilung kein Problem. Und Bernd regt an, dass vielleicht ein Pressesprecher, der aus der Sachsenpresse herauskommt, wichtig ist, und Bedenken hatte dagegen, was diese Person an Fähigkeiten mitbringen müsste. Nach innen sagt er, wenn ich, wie ich hoffe, Mumble wieder hinbekomme, dann Mumble sehr gern, außerdem Google Plus, Twitter per PC und Smartphone und natürlich per E-Mail. So, ich hatte ja eben schon, ich weiß nicht, ob ihr was mit dieser Frage anfangen konntet, wie ihr euch die Zusammenarbeit mit den einzelnen Kreisverbänden vorstellt und was ihr da für Konzepte habt. Marcel? Also die Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden ist Klarheit wichtig, gerade die flächendeckenden Kreisverbände brauchen natürlich ein bisschen mehr Unterstützung als die städtischen, schon alleine wegen den aktiven Mitgliedern. Auch zur Kommunalwahl ist es natürlich auch sehr wichtig, dass da die Kreisverbände allgemein halt auch miteinander arbeiten und miteinander reden. Ein Weg ist halt, was jetzt in Sachsen halt ganz gut klappt, wie ich finde, halt die Marina Sachsen, wo die Kreisvorstände miteinander reden, Sachen planen und wie auch immer. Das würde ich auf jeden Fall weiter so handhaben. Ich will versuchen, das ist halt auch immer so die Sache, den sachsenweiten Vorständeverteiler ein bisschen mehr zu benutzen und dort vielleicht ein bisschen mehr Diskussionen zu haben, auch unter den Kreisverbänden untereinander, weil halt wie gesagt zur Kommunalwahl ist es doch sehr wichtig, dass die Kreisverbände miteinander arbeiten und dort sich aushelfen. Danke. Entschuldigung, jetzt ziehe ich meine ganzen Sachen mit. Kappen. Ja, also von außerhalb des Landesvorstandes, jetzt irgendwie so von der Basis aus, ist es teilweise gerade ein bisschen schwer zu sehen, wie viel Informationsfluss es eigentlich so zwischen Kreisverbänden und LAFO gibt. Ich merke es nur selber jetzt immer Sonntagabend im Mumble, wenn es dann darum geht, also wir machen normalerweise so eine Runde, dass jeweils für jeden Kreisverband abgefragt wird, was denn da gerade los ist und was geplant ist und so weiter. Und es ist jetzt in den letzten Monaten so gewesen, dass von vielen Kreisverbänden gar niemand im Mumble ist, dass dann keinerlei Informationen da sind und keiner so richtig weiß, was eigentlich da gerade los ist. Also das ist nur ein bisschen schade, weil man bei vielen einfach nicht weiß, ob da gerade was ist, ob die vielleicht gerade total viele Sachen machen und das einfach überhaupt nicht bekannt ist im Landesverband. Und dementsprechend natürlich dann auch schwer ist, das zu unterstützen, wenn man überhaupt nicht weiß, was da gerade los ist. Also da wäre es sehr wichtig, zu sehen, wie überhaupt der Informationsfluss ist. Und wenn er halt wirklich so dünn ist, wie er auch nach außen ankommt, also zumindest was jetzt wirklich als Basismitglied erkennbar ist, müsste der natürlich dann auch verbessert werden. Ansonsten kann ich mich eigentlich dem anschließen, was Marcel gesagt hat. Ich finde das ja sehr schön, wie ihr euch so schön einig seid, dass ich gar nicht, das bin ich gar nicht gewohnt. Also von euch bin ich das natürlich gewohnt, ich kenne es ja nicht anders. Aber das ist ja sehr, sehr schön, sehr flauschig, um es mal das böse Wort zu nehmen. Norbert, wie siehst du das? Genau, also ich beantworte erstmal die Frage eher so, was die Mitgliederdinge angeht. Also wir müssen halt als LAFO klar als sozusagen als Dienstleister gegenüber den KVs auftreten. Wir müssen sie fragen, was könnt ihr tun, was könnt ihr nicht tun und wo braucht ihr Unterstützung? Und da muss dann halt auch tatsächlich viel Kommunikation laufen. Es ist klar, dass wir nicht als LAFO überall KV spielen können oder RV oder was auch immer, wo sozusagen Probleme oder übrig bleiben, die sie nicht schaffen. Aber wir können dann zumindestens vielleicht eine Schnittstelle bilden, um sozusagen vielleicht ein paar Leute zu finden, die sich mit reinhängen, dezentral reinhängen. Es gibt natürlich immer gewisse Dinge, die müssen sozusagen tatsächlich im KV selbst passieren. Also man kann natürlich zum Beispiel nach Räumen fragen, aber man kann halt nicht als Genseck Sachsens dann sozusagen für alle Kommunalaufstellungsversammlungen herumfahren und sich die Räume angucken, ob die was taugen. Genau, also da sind wir, muss es ein Geben und Nehmen sein, aber es muss halt auch immer klar sein, sozusagen, wer was schaffen kann. Und vielleicht, also wie gesagt, das ist auch für mich vielleicht ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie viel Kommunikation im Moment zwischen LAFO und KVs da stattfindet. Aber auf jeden Fall ein guter Punkt von Katten. Genau, ansonsten auch was sozusagen jetzt nicht unbedingt die Mitgliederverwaltung angeht. Ja, also im Prinzip ist es doch auch da dasselbe. Wir müssen halt einfach viel kommunizieren, was wir gern voneinander hätten. Vielen Dank. Marcel, hatte ich dich gerade eben schon gefragt, ja, ne? Ja, hattest du. Der Andreas fehlt noch. Alles klar, Entschuldigung. Andreas, bitte. Okay, ja, mir geht es im Endeffekt so wie Katten. Ich weiß recht wenig. Ich habe auch im Wahlkampf festgestellt, man hört aus einigen KVs wirklich recht wenig, was da los ist. Die Kommunikation, wie gesagt, ich würde es wirklich wünschen, wenn man da mehr mitbekommt, was jetzt meine Arbeit dann direkt mit den KVs wird. Ich weiß es selber, ich bin in so einem Land-KV, komme aus so einem Land-KV, beziehungsweise bin jetzt in einem RV drin, der auch zwei ländliche Kreise hat. Das meiste fehlt an Personal, dass man da versucht, denen irgendwie Hilfe bei jetzt nächstes Jahr bei diesem Wahlkampf zu geben, dass man Leute motiviert, auch mal dorthin zu gehen und dort mit auszuhelfen, aus den KVs, wo mehr Leute sind. So, dann kommt Schatzmeister, ich würde Ihnen gerne mehr Verantwortung für Ihr Geld überlassen. Das heißt natürlich, Sie kriegen jetzt meistens bloß Ihre Umlage von den Mitgliedsbeiträgen. Wenn es Geld übrig gibt in dem LV Sachsen aus der Parteienfinanzierung, müssten wir mal wirklich drüber reden, wie man das dann mit den KVs teilen kann. Aber das heißt auch, dass die Leute dann wirklich diese Verantwortung auch dafür übernehmen mehr. Das heißt, ihre Berichte ordentlich machen, ihre Buchhaltung ordentlich machen. Und ja, das wäre es von mir. Vielen Dank. Ich schaue mal eben, Bernd hat auch noch was geschrieben. Bernd schreibt zur Regionalbetreuung, ich könnte mir gut vorstellen für eine Region, wenn es von der Mobilität her ginge, präsent zu sein, ab und an vor Ort und ein Gefühl des Miteinanders vermitteln, Informationen geben, Probleme der Regionen aufgreifen, Dienstleister, wie Norbert meint, ist gut. Und Norbert, nicht nur, was wir gern voneinander hätten, sondern auch gemeinsam Kurs halten. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich vielleicht auch gleich noch was zu der Finanzsache sagen, die Andrew gerade angerissen hat. Ja, gerne. Ich hätte sonst auch dazu eine Nachfrage gehabt, aber bitte gerne. Dann stell doch einfach die Nachfrage und dann machen wir das vielleicht gleich alle, oder? Nee, mach mal. Wäre dann als auf die Schatzmeisterrolle nochmal eingegangen. Ach so, genau. Also ich meine, wir hatten ja die Diskussion jetzt mit Gliederungsgebühren zum Beispiel. Also ich bin auf jeden Fall strikt dagegen, sozusagen KVs, die sozusagen vielleicht auch Organisationsprobleme haben, jetzt sozusagen von außen noch irgendwie Hämmer anzusetzen. Im Prinzip sollten wir dankbar sein, sozusagen, für jeden Vorstand, der sich irgendwo findet. Und wenn ein Kreisverband entscheidet, okay, es ist vielleicht besser, wenn wir mit anderen zusammengehen, dann kann man sie dabei unterstützen. Aber wir sollten jedenfalls nicht auf Landesebene irgendwelche Regelungen erlassen, die das Arbeiten schwer macht. Ansonsten, auch jetzt, was Wahlkampf angeht, im Moment, oder zumindest im vergangenen Wahlkampf, lag die Verantwortung für den Wahlkampf halt tatsächlich bei den untersten Untergliederungen. Und von daher musste da auch viel Geld weitergegeben werden. Jetzt Landtagswahl, ja, da müssen wir halt klar die Entscheidung treffen. Können wir sozusagen auf der Landesebene das managen? Da stecke ich noch nicht in den Vorbereitungen drin, müssen wir gucken. Und wenn die Verantwortung auf die untersten Untergliederungen abgewälzt wird, dann müssen die untersten Untergliederungen damit auch das Geld dafür bekommen. Also ganz klar, wenn sie Arbeit machen müssen, dann Finanzmittel dafür kriegen. Man kann ja trotzdem gemeinsam bestellen. Hast du denn da schon eine Strategie? Nö. Also eine Strategie im Sinne von ausgearbeitete Punkte von wegen 1, 2, 3, 4, 5? Nee. Aber wir haben ja jetzt Beauftragte, glaube ich, tatsächlich schon dafür. Und das muss man dann mit denen klären. Das war jetzt eher tatsächlich so im Rückblick, was so an, sagen wir mal, Ambitionen vielleicht gelaufen ist. Also Gliederungsgebühr zum Beispiel halte ich für ausgesprochenen Unsinn. Okay, vielen Dank. Ich ziehe jetzt mal meine Frage zurück, weil die Lilly noch eine Frage hat. Ja, ich hoffe, ihr hört mich auch alle. Ich würde gerne mal fragen, wer von euch, wenn es dazu käme, eine komplette Auflösung aller Kreis- und Bezirks- und anderen Untergliederungen des Landesverbandes befürworten würde? Hast du jemanden, an den du die Frage richten möchtest, konkret oder an alle? Nee, das würde ich schon gern von allen wissen, wie sie dann im Zuge der Vorstandsarbeit dazu stünden. Okay, dann würde ich doch gerne mal den Marcel zuerst fragen und im Anschluss den Andreas. War es jetzt die Frage, ob ich das machen will oder was ich machen würde, wenn es so ist? Das habe ich jetzt so nicht verstanden. Na, wie du dazu stehst. Also wenn das jetzt dazu käme oder das eben auf der Tagesordnung stehe, würdest du das sozusagen aktiv unterstützen, passiv abwarten oder aktiv dich dagegen stellen? Ich würde mir ganz genau die Argumente für und gegen anhören, weil dazu habe ich im Moment halt nicht wirklich eine Meinung. Aber so an sich erstmal, wenn sie das als auflösen, ja, Also, nee, also ich würde sagen, nee, machen wir mal nicht. Wir können ja kurz mal alle darüber reden, aber nee, die KVs, die können erstmal so bleiben, wie sie sind. Und ja, so würde ich, glaube ich, reagieren. Andreas? Okay, also vom Vorstand her würde ich das nicht beschließen. Ich bin dagegen. So, wenn jetzt die KVs selber sagen, wir sehen keinen Sinn mehr drin, wir wollen uns auflösen, auch ein Zusammenschluss mit jemand anders bringt uns nichts. Ja, Leute überreden zu irgendwas ist nicht mein Ding. Halte ich auch nicht für sinnvoll. Wenn das der KV beschließt, sich aufzulösen, dann werde ich damit leben, dass sich dieser KV auflöst. Weil das ist die Entscheidung der Leute vor Ort. Wenn sie sich mit jemand anderem zusammenschließen wollen, dann würde ich das unterstützen. Aber ansonsten, wie gesagt, von mir gibt es keinen Antrag, irgendwelche KVs aufzulösen. Karten bitte. Ja, also so einer pauschalen Forderung, alle Kreisverbände aufzulösen, würde ich mich auch entgegenstellen. Es gibt ja durchaus einige KVs im Landesverband, wo es sehr gut läuft. Irgendwie, es wäre ja ziemlich absurd, irgendwie jetzt den KV Dresden zum Beispiel auflösen zu wollen. Es gibt natürlich auch KVs, wo es größere Probleme gibt und die Schwierigkeiten haben, genügend aktiv zu finden. Und wenn die jetzt wirklich entscheiden würden, selber im KV, okay, wir lösen uns auf, würde ich jetzt nicht sagen, dass der Landesvorstand dann den vorschreiben kann, weiterzumachen. Also das geht ja nicht. Also es wäre ja schon die eigene Entscheidung des Kreisverbandes. Aber wie gesagt, irgendeiner pauschalen Auflösung aller drei Verbände würde ich mich ganz entschieden entgegenstellen. Vielen Dank. Der Bernd schreibt noch, aber ich gebe dir mal kurz ein Feedback. Er schreibt, er ist ganz klar gegen Auflösung. Ich plädiere immer für Struktur von jeher. Wer das von mir weiß, das wäre wie unser Piratenschiff Leck schlagen. Es liegt unserer Basisdemokratie zuwider. Andersherum wird ein Schuh draus, Basis stärken. Norbert, möchtest du noch was sagen? Im Prinzip habe ich ja den Großteil schon gesagt. Also wir müssen halt vor allem auch aufpassen, dass wir sozusagen eine Ablehnung von Untergliederungen nicht durch die Hintertür irgendwie dann einführen, indem wir sozusagen einfach oder eine Arbeitsweise sozusagen es nicht ermöglichen, Dinge dezentral auch zu lösen. Und ich halte es auch für gute Motivations- und Kristallationspunkte, solche Untergliederungen. Ich glaube, Bruce mit ihrer, sag ich mal, vielleicht doch eher unverpflichtenden Charakter, der vor allem immer komplett über den LAFO sozusagen ja dann gemanagt werden müsste, für nicht so geeignet. Aber klar, man muss auch kommunizieren, welche Aufgaben vielleicht KVs auch abgeben könnten, wenn das sie entlasten würde und sie dann vielleicht sich auf jetzt im nächsten Jahr wichtigere Dinge konzentrieren müssen, Kommunalwahlkampf, Listenaufstellung etc. Dankeschön. Ich würde gern von euch wissen, wie ihr, weil ihr jetzt sagt, ihr wisst alle nicht so richtig, wie das mit den KVs, beziehungsweise natürlich wisst ihr ein bisschen was, aber die Vernetzung scheint ja etwas schwierig zu sein mit euren Kreisverbänden. Stichwort Kommunalwahl nächstes Jahr. Wie wollt ihr sichergehen, dass alle mitgenommen werden? Ich würde gerne von Marcel dazu eine Antwort haben und dann von Kathi. Ja, wie garantiert man, dass alle mitgenommen werden? Das ist halt eine sehr gute Frage, worauf ich jetzt so an sich nicht wirklich eine Antwort habe, weil es halt ziemlich schwierig ist. Es fängt halt damit an, die Leute überhaupt dazu zu motivieren, halt überhaupt wieder halt Mitglied dieser Partei zu sein und aktives Mitglied der Partei zu sein. Wir haben halt sehr viele Mitglieder, in ganz Sachsen sind es 850, 860, aber man sieht und hört immer nur dieselben Gesichter halt. Und da ist halt, müssen wir uns als Vorstand, weil ich habe da ehrlich gesagt noch nicht so wirklich halt mir einen Plan darüber gemacht, aber müssen wir als Vorstand, als Team, deswegen sehen wir ja auch halt nicht nur einen, sondern halt mehrere Leute, schauen, wo da halt die Probleme sind. Woran liegt es, dass in manchen Gegenden halt nur zwei aktive Piraten sind? Liegt es nur daran, weil sie nur da alleine wohnen oder hat es andere Probleme? Wie kann man eventuell mit diesen Problemen umgehen oder wie kann man diesen Problemen entgegenstellen, dass man trotzdem halt gemeinsam Plakate hängt oder wie auch immer? Und dann ist halt natürlich die Vernetzung oder die Kommunikation zwischen den Kreisverbänden insofern, dass man sich dann halt dort halt dann auch wiederum dann halt aushilft, wo es dann halt mal nicht so ist. Ja, also das ist halt ein schwieriges Thema, was aber halt sehr entscheidend darüber ist halt, wie wir die Kommunalwahlen dann halt auf jeden Fall am Ende abschneiden. Aber so eine wirkliche Strategie, so leid es mir tut, habe ich dort noch nicht entwickelt oder für mich entdeckt. Karten? Ja, also der erste Schritt wäre für mich auch erstmal herauszufinden, was eigentlich so los ist. Also Informationen zu sammeln, Erfahrungen von den Kreisverbänden zu sammeln, gerade bei den Kreisverbänden, wo es halt wenig Aktive gibt. Ob es da auch vielleicht schon Ideen gibt, was besser gemacht werden kann. Und dementsprechend ist dann auch zu unterstützen. Dann, wie vorhin schon gesagt, Informationen überhaupt, Kommunikation verbessern. Also wie gesagt, von außen gesehen ist es ziemlich unklar, wie viel Informationsfluss da gerade besteht, ob da bekannt ist, was in den Kreisverbänden so los ist und das auf alle Fälle zu verbessern. Dann im Hinblick auf die Kommunalwahlen ist es natürlich letztendlich auch eine Entscheidung der Kreisverbände selber, was sie machen. Also es gibt jetzt schon ein paar Kreisverbände, wo es eher in Zweifel steht, ob die zur Kommunalwahl überhaupt antreten werden, aufgrund von Mangel an Aktiven. Da müsste man halt schauen, inwieweit man wirklich dann noch was unterstützen kann, aber man kann die Aktiven vor Ort auch dann nicht dazu zwingen. Also das macht dann auch keinen Sinn. Danke. Vielleicht noch ganz kurz von Norbert, weil du dich ja mit den Mitgliedern beschäftigen möchtest. Ja, Mitgliederaktivierung ist vielleicht tatsächlich so eins der Highlights, was Kommunalwahlkampf angeht, weil wir einfach überall Unterstützungsunterschriften sammeln müssen. Und das können halt nicht ein, zwei Aktive in den Flächen KVs. Das wird auf jeden Fall eine spannende Frage. Und keine Ahnung, vielleicht, aber ja, wir können halt auch als LAVO da nicht mit dem Auto Taxi spielen, aber vielleicht kriegen wir da was hin, um sozusagen zumindest Aktionen der KVs, um Leute zu Unterstützungsunterschriften zu bewegen, vielleicht irgendwie zu fördern. Schwieriges Ding, ja. Ansonsten finde ich das auch gut, also vielleicht auch hier nochmal gesagt, also ich kandidiere ja auch für die Liste Dresdner Stadtrat, wie der Marcel. Vielleicht ist es auch gut, dass wir sozusagen recht viele sozusagen kommunalaktive Piraten haben, aber eben auch klar Leute, die sozusagen auf Landesebene sehr aktiv sind, damit wir halt wirklich diese beiden wichtigen Wahlen in allen ihren Aspekten nicht aus dem Auge verlieren. Dankeschön. Ich lese noch mal ganz kurz von Bernd vor, was er dazu sagt. Und die Frage in die Runde, ob ihr noch irgendwas konkret wissen möchtet. Im Pad gibt es leider keine Fragen. Welche Ressourcen schreibt ihr der ständigen Mumble-Versammlung zu, jetzt beim Kommunizieren von landespolitischen Angelegenheiten? An wen stellst du die Frage? An alle. Dann bitte Marcel zuerst. Die ständige Mumble, also meinst du jetzt, habe ich jetzt richtig Mumble oder Mitgliederversammlung? Kenne ich jetzt so noch, ehrlich gesagt, noch nicht. Aber wenn es halt zum Austausch und zur Entwicklung von Programmideen und Zusammenarbeit im ganzen Land, also im ganzen Bundesland führt, weil letztendlich, man kann sich ja nun mal nicht immer in Real Life treffen, da ist Mumble auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Tool, um trotzdem miteinander zu arbeiten in Verbindung mit den Pets. Ja, warum nicht? Also finde ich dann halt in der Hinsicht eine gute Sache. Andreas? Ständige Mumble-Versammlung. Das ist ja bunt. Ich war da schon zweimal drin, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß es nicht, wie man die dazu nutzen kann, da länderspezifisch was, also Bundesland in den Bund zu tragen. Kann ich so nicht sagen. Wie gesagt, ich war da nur zwei, dreimal drin und das war mitten in der Nacht. Gut, müssten wir wirklich sehen. Danke. Also ich sehe das ja, das ist ja irgendwie so ein Mumble-Raum beim Bund, wo sich irgendwie nachts Leute treffen und über Dinge reden. Halte ich jetzt nicht für mega relevant, muss ich sagen. Es ist meines Erachtens, wie ich es bisher mitbekommen habe, wenig spezifisch für unseren Landesverband. Also wenn es bei uns ein Mumble gibt, was zu unserem Landesverband passt, ist ja das Mumble Sachsen, was halt in den letzten Monaten eher ziemlich dünn besucht wurde, was früher mal noch anders war. Also wenn, dann ist eigentlich dieses Mumble hier wirklich entscheidend und nicht diese ständige Mumble-Versammlung. Die finde ich eigentlich ein bisschen beliebig in dem Sinne. Danke. Beantwortet das deine Frage ausreichend, hast du? Ich würde es gerne noch weiterführen, und zwar, wie vernetzt ihr euch mit den AGs, die bundesweit aktiv sind, jetzt vom Land her? Genau, ich würde vielleicht einfach was dazu sagen. Wenn wir Anfragen kriegen, inhaltliche, naja, dann müssen wir die zum Teil halt auch weitergeben, klar, weil nicht jeder von uns mit jedem einzelnen Thema sich super auskennt. Wenn jetzt die Frage eher ist, wie wir sozusagen die Landes-AGs mit den Bundes-AGs vernetzen, manchmal ist sozusagen ein Dritter, der dann versucht, sowas zu bewerkstelligen, auch eher noch ein Kropf als eine Hilfe. Das heißt, wo sozusagen die AGs thematisch irgendwie tatsächlich Schnittpunkte haben, da kann man da höchstens Anreize setzen oder vielleicht sie nochmal darauf hinweisen. Hier, dort gibt's doch auch, die machen ähnliche Sachen. Gerade zum Beispiel auch was Kommunalpolitik angeht, kann man da vielleicht tatsächlich sehr viel noch an Potenzial ausschöpfen, an Vernetzung. Aber das letzte für der Vorstand sollte nicht so in die AG-Arbeit wirklich reingehen, glaube ich. Ist nicht unbedingt Sinn. Danke. Ergänzung von Karten vielleicht? Ne, kann mich eigentlich nur anschließen. Also das hat eigentlich jetzt nicht so viel mit der eigentlichen Vorstandsarbeit zu tun, meines Erachtens. Also ich bin selber in der Bundes-AG aktiv, bin in der Koordination, aber das wäre irgendwie ziemlich getrennt von der LAFO-Arbeit. Und innerhalb von Sachsen sind ja zum einen die Themensprecher, die jetzt in den letzten Wochen ernannt wurden, beziehungsweise die es schon gibt, da relevant, aber jetzt irgendwie eine Verbindung mit den Bundesthemen-AGs halte ich jetzt für den Vorstand nicht als die vordergründige Aufgabe. Norbert noch? Ich war schon gerade. Lass die anderen nochmal. Sorry, Entschuldigung, ich bin mit euren Stimmen noch nicht ganz so. Jo, kein Thema. Marcel? Ja, also das, was schon gesagt wurde, also der Vorstand sollte halt in die AG-Arbeit jetzt so nicht wirklich eingreifen oder wie auch immer. Da die Raven hat in den Chat reingeschrieben, Themensprecher. Ja, genau, es gibt Themensprecher. Auch die können mit den Bundes-AGs reden oder machen es eigentlich sogar vielleicht, weil wenn sie halt in dem Thema Politik machen wollen, dann guckt man vielleicht, was auch in den Bundes-AGs von Brammer laufen, wie auch immer. Man ist vielleicht so ein bisschen vernetzt. Also ich selber arbeite auch in der Bundes-AG mit halt PG-Fernrecht, aber es hat jetzt hier für Sachsen nicht wirklich Relevanz. Ja, also das, was halt gesagt wurde, das sollten die AGs und die Themensprecher, die AG-Leiter halt für sich ausmachen, wie da halt kommuniziert wird und wenn da irgendwie irgendwo halt, wo es halt klemmt, dann kann man sich halt vorstellen, wenn wir versuchen da halt zu helfen, aber in erster Linie sollte das unter denen, die halt da in dem Programm arbeiten, ausgemacht werden. Dankeschön. Es gibt noch den Zusatz von Bernd. Er sagt zu Mumble noch, dass Mumble sollte das Real Life nicht generell ersetzen und wichtig ist, was es bringen soll. Und er schließt sich am ehesten Martin an. Und zur Vernetzung sagt er, auch die Themensprecher, wie schon ausgeführt, sollen als Schnittstelle fungieren. Könnt ihr euch eine Online-Redaktion vorstellen, die einerseits landesweit aktiv ist, aber andererseits auch zum Bund aufschließt, auf das auf der Startseite der Piraten dann auch immer eine Rubrik Sachsen zu sehen ist? An wen geht die Frage? Wiederum an alle. Marcel, möchtest du antworten? Also du meinst jetzt halt eine Redaktion, die dann diese Rubrik Sachsen auf Bundesebene, auf der Bundesseite dann halt mit Inhalt befüllt? Ja. Ja, wenn sich, ja klar, also wenn sich die Leute dazu finden, da den Input reinzubringen und Leute daran arbeiten möchten, dann würde ich sie halt auf keinen Fall daran hindern, dann sollen sie das halt machen. Auf jeden Fall. Dankeschön, Karten. Ich denke eigentlich, dass die sächsischen, jetzt sagen zum Beispiel Beiträge oder Pressemitteilungen, nicht wirklich direkt zur Bundesseite gehören. Es gibt ja die Bundespresse, die da entsprechend die Inhalte macht. Und wir haben eigentlich genug damit zu tun, unsere eigenen Webseiten zu füllen, als jetzt unbedingt zu sagen, oh, wir brauchen jetzt eine sächsische Rubrik im Bund. Ich würde mal eine Zwischenfrage stellen. Vielleicht, Christine, ist das in deinem Sinn. Stellst du dir das so vor, dass sich der Vorstand eventuell da als ein Redaktionsteam mit zusammenstellt, um solche Sachen zu bewerkstelligen? Ich habe so die Vision, Bürgeranfragen zu beantworten und habe überlegt, wie es am einfachsten sein könnte, wie man am schnellsten auf den aktuellen Stand kommt, sodass ich dann bloß einen Link anzubieten brauche und zu sagen brauche, ja, an der Stelle findet ihr weitere Informationen. Okay, könnt ihr dazu noch das weiter ausführen? Vielleicht Andreas noch? Ja, wie Katten schon sagt, wir haben eigentlich schon zum Tun, unsere Seiten aktuell zu halten. Wenn das eine zentrale Schnittstelle mit übernehmen würde, also dass nicht der Landesvorstand Sachsen oder der Landesverband Sachsen diese Inhalte dort draufkippen müsste, hätte ich nichts dagegen. Wäre vielleicht sogar ganz für die ganze Partei was Gutes, wenn man bloß auf die Bundespartei gehen muss und dann runtergehen kann, direkt auf diese einzelnen Länder, beziehungsweise gleich davon sieht, was ist da los in den Ländern. Wäre eine Idee, aber ob wir das als Sachsen leisten können, das selber noch mitzumachen, diesen Input in diese Seite reinzuschieben, bezweifle ich. Dankeschön. Der Bernd antwortet in dieselbe Richtung. Er sagt, vorstellen kann er sich das schon. Es müsste eben jemanden geben, der es macht. Und das müsste man durchdenken. Das zum Thema Online-Redaktion. Weitere Fragen? Ich würde jetzt vielleicht doch nochmal kurz zurückfragen zu der letzten Frage. Also ist da wirklich tatsächlich so eher so eine Linkmaschine gemeint, sozusagen, also quasi Linkmaschine, sozusagen Piraten aus Sachsen, die halt zu sächsischen Themen links mehr oder weniger publizieren, multiplizieren über die Bundesseite, oder sollen tatsächlich sozusagen redaktionelle Inhalte entstehen? Weil wenn es das Letztere ist, natürlich, wenn die Sachsenpresse sozusagen, also man könnte es an die Sachsenpresse herantragen, sozusagen einzelne Posts, Blogbeiträge etc. an mehreren Stellen zu publizieren, macht natürlich wenig Mehraufwand. Allerdings weiß ich nicht, ob das so konzeptionell für die Bundesseite viel Sinn macht, weil es auch ein bisschen Verbesserung beiträgt, aber also weil es einfach die Ebenen durcheinander bringt. Das ist natürlich als zentraler Anlaufpunkt vielleicht für den Publikumsverkehr auch Anreize hat, ja, könnte man tatsächlich drüber nachdenken. Aber trotzdem nochmal die Nachfrage, ob es eher wirklich um Links oder um redaktionelle Beiträge geht. Dazu erzähle ich einfach mal, wie es gewachsen ist. Ich habe vor der Wahl gelesen auf der Startseite von der Piratenpartei, dass Mitarbeiter für die Bürgeranfragen gesucht werden. Kam dabei so ziemlich aus dem Moostop und hatte keine Ahnung von der Struktur. Bin dann allmählich reingewachsen im Sinne von WordPress mehr aneignen, ein paar Datenschutzrichtlinien mir erklären lassen und dann entsprechend auch in die einzelnen Mailinglisten mich reinwählen zu mich aufnehmen zu lassen. Hatte dann aber immer noch nicht Zeit genug, um dann die Bürgeranfragen tatsächlich zu beantworten. Und nach der Wahl bleiben ja die Bürgeranfragen trotzdem. Also das Problem steht nach wie vor. Darf ich vielleicht mal ganz kurz? Ich weiß nicht, inwiefern jetzt vielleicht bei dir persönlich jetzt noch Bürgeranfragen sind, aber zur Wahl kamen halt sehr viele, auch Wahlprüfsteine hieß das. Die wurden von den Kandidaten beantwortet. Das war jetzt noch ein bisschen unorganisiert. Das werden wir zur Landtagswahl und Kommunalwahl versuchen zu verbessern. Und die anderen Bürgeranfragen gehen meistens direkt an den Vorstand und da kümmern sich dann auch Menschen im Vorstand drum, dass die beantwortet werden. Und das meistens mit Verweis in unser bereits bestehendes Programm auf Landes- oder Bundesebene. Also da braucht es nicht extra nochmal einen Block, einfach auch der Tatsache geschuldet, wir sind nicht so viele Leute, dass wir das stemmen könnten, falls da irgendwie helfen sollte. Da war mein Vorschlag, wenn man einmal so eine Bürgeranfrage beantwortet hat und Arbeit reingesteckt hat, kann es doch dann auch auf die Startseite von der Piratenpartei mit drauf. Dass zu sehen ist, hier tut sich was, hier ist was Neues dazugekommen, eben regelrechte News, eben im Sinne einer redaktionellen Arbeit. Christine, ich denke, das wurde jetzt von den Kandidaten hier im Ansatz mehrfach jetzt beantwortet, dass die sich das schon vorstellen könnten, wenn es Personal gibt und eben, dass es schwierig ist. Natürlich kann man das dann auch nochmal weitergeben an den Bund, weil der ja dann eventuell damit spielen möchte, wenn es zum Beispiel auf die Piratenpartei-Webseite gibt. Wenn es auf die Sachsen-Seite gehen soll, dann denke ich, ist der Wille ja auch da. Ich denke, das sehe ich richtig, oder? Ging die Frage jetzt an mich? Es war mehr in die Runde. Also so wie ich die Kandidaten jetzt verstanden habe. Ja. Ich würde gerne weitermachen mit ein paar Fragen, wie ihr euch das vorstellt, als Vorstand, die Arbeit. Es ist ja auch möglich, sich ein bisschen zu vernetzen landesweit. Ihr habt ja schon gesagt, ihr habt, was die KPAUs angeht, seht ihr die Probleme, die ihr auch ein bisschen mit bearbeiten wollt. Ihr habt ja selber auch schon angesprochen, dass es in Sachsen das Problem gibt, dass ihr leider nicht ganz so viele Helfer habt, die ihr benötigt. Wie steht es dann mit eurer Vernetzung in andere Landesverbände aus? Könnt ihr mir dazu noch was sagen? Fangen wir an mit Marcel. Ja, also klar ist halt die Vernetzung in den Landesverbänden auch wichtig. Wir haben ja hier schon in Anberg angefangen, mit Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt das Mittelerde-Treffen. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass man auch mal nach Brandenburg auch den Kontakt sucht. Genauso ist es ja auch passiert, halt jetzt nicht in den LVs von Deutschland rein, aber halt mit den tschechischen Piraten. Klar, also da ist halt die Vernetzung auch halt wichtig und wie gesagt, hat es angefangen, es wird weiter ausgebaut und halte ich für wichtig und für gut und ich denke, Brandenburg werden wir dann im nächsten Jahr das eine oder andere Mal auch mal besuchen gehen. Danke. Andreas? Ja, persönlich habe ich da noch wenig Vernetzung in den anderen. Wenn ich mal Zeit habe und der Termin passt, dann fahre ich mal bei den Piraten Bayern in Hof-Wunsiedel vorbei und gucke mal, was da los ist. Aber ansonsten so in den Bund rein fehlt mir da noch ziemlich an Vernetzung. Das muss ich so zugeben. Norbert? Ich bin über die Landesverbandsgrenzen hinaus jetzt nicht wahnsinnig vernetzt, also halt tatsächlich nur so eher sozusagen, sag ich mal, einzelne Kontakte, die man ein bisschen pflegt, weil ja wie gesagt auch das mit der Reisetätigkeit ja außerhalb halt der Parteitage nicht ganz so extrem ist. Ich halte es nichtsdestotrotz für wichtig. Was hat's mit der Vorstandsarbeit zu tun? Ja klar, man kann halt voneinander lernen. Da kann man vielleicht tatsächlich das auch über die Marina noch ein bisschen ausbauen. Ansonsten, ja, den AGs und Themensprechern vielleicht tatsächlich besser ermöglichen, mit den anderen zusammenzuarbeiten. Ich meine, auch für Landesverbände ist es nicht immer einfach, für alle Reisekosten etc. zu stellen. Vielleicht muss man da mehr machen. Vielleicht können wir da mehr machen. Schwierig, gerade bei Wahlkampfbudgets. Aber mal gucken. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Danke. Katrin, bitte. Also meine persönliche Vernetzung ist vor allem dadurch, was ich bisher auf Bundesebene also programmatisch gemacht habe, also was jetzt AG Migration, Asyl angeht, da habe ich Kontakte in einigen anderen Landesverbänden. Ansonsten, was jetzt Sachsen selber angeht, was man auch im LAVO machen könnte, Marcel hat es eigentlich schon genannt, das mit dem Mittelerde-Treffen fortsetzen. Eben gerade die Landesverbände, die angrenzend an Sachsen sind, sind da ja wichtig. Vorax hat jetzt gerade im Chat geschrieben, das mit dem Triple B, weil er unbedingt eine Kooperation mit Nordrhein-Westfalen möchte. Das kann man, denke ich, auch durchaus angehen. Das ist natürlich immer dann die Frage, wie man für möglichst viele Leute das Reisen finanziert. Ja, aber ansonsten finde ich das eine sehr gute Sache, weil man dann wirklich mal noch ganz andere Sichtweisen bekommt, auch auf den eigenen Landesverband. Dankeschön. Der Norbert hat gesagt, er kann da nicht wirklich was beitragen, weil er bisher nicht involviert war. Und er hat sich bislang nur auf Landesebene bewegt. Entschuldigung, der Bernd, nicht der Norbert. So, meine Fragenlisten sind jetzt ja eigentlich beendet, weil ich denke, dass ihr euch alle zusammensetzt, wenn ihr gewählt wurdet, damit ihr die Kommunalwahlen voranbringen könnt und euch da vorbereiten könnt. Ich hätte jetzt hier noch so lustige Fragen wie, also was inhaltlich angeht, derzeit wird ja zum Beispiel auf Twitter im Rahmen des Bundesparteitags werden lustige Anträge besprochen. Unter anderem gibt es da den Antrag zur Frauenquote. Wollt ihr euch inhaltlich noch bei einigen Themen positionieren? Also. Oder anders gefragt, soll ich euch dazu Fragen stellen? Ich, also es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Von daher kann man da gerne auch fragen. Ich meine, ich werde auch neben der Vorstandstätigkeit sicher weiter programmatisch aktiv bleiben und da meine Meinung vertreten. Aber klar, die muss man dann halt eben als Landesvorstand auch mal außen vor halten, weil das mit dem verwaltenden Vorstand, naja, das hört halt schon auf, wenn man Pressemitteilungen freigibt oder eben nicht freigibt. Also nicht, dass das irgendwie ein politisches Kriterium ist, aber man ist einfach ein bisschen vorgefärbt und denkt einfach bei anderen, bei Dingen, wo man sich zum Beispiel ein bisschen besser auskennt oder zumindest meint, da hat man dann halt auch ein bisschen mehr Begründung gern. Und von daher fließt das natürlich ein bisschen mit ein, weil du das Thema Frauenquote ansprichst. Schwierig, ich habe jetzt gar nicht auf die Kandidatenliste insgesamt geguckt, aber ja, wir werden sie wahrscheinlich nicht erreichen. Das ist schade und ich glaube, wir tun alle gut daran, sozusagen Mittel und Wege zu finden, sozusagen die Vielfalt in der Partei einfach ausreichend hochzuhalten. Und da gehört es halt, wir gehören halt alle dazu. Wie wollt ihr denn, ich frage euch jetzt einfach mal ein paar inhaltliche Sachen, die mich jetzt hier so interessieren. Wenn noch eure Fragen da sind, dann schickt ihr doch bitte ins Chat oder fragt sie direkt oder im Chat. Mich würde gerne interessieren, wie wollt ihr denn bewerkstelligen, dass ihr möglichst die Diversity-Sachen bewerkstelligt, also dass ihr möglichst viele Menschen inkludiert, die eventuell eingeschränkt sind in ihrer Mobilität etc. Vielleicht stelle ich die Frage auch gerne nochmal an Norbert, weil du ja für die Mitgliederaktivierung zuständig sein möchtest. Tja, also was Diversity angeht oder gerade wenn du sozusagen auch sozusagen die ganze Inklusion, es ist schwierig, weil es kostet halt auch zum Teil richtig Zeit. Also ich meine, man sieht es ja, selbst unsere gerade Sachsen-Webseite, naja, die gibt's halt auch zum Beispiel, die gibt's nur in Deutsch und ich weiß gar nicht, wie gut sie sozusagen auslesbar ist mit Software, die es sozusagen vertont. Ja, dabei muss ich auch sagen, da kenne ich mich selber nicht so aus, aber da haben wir ja die Karten auf der Kandidatenliste, die kann es bestimmt also innerhalb des Vorstands dann auch super noch ein paar Tipps geben. Was sozusagen tatsächlich das Mitgliederansprechen in der Mitglieder sozusagen Werbung angeht, ist schwierig. Also weil da gibt es einfach kein Allheilmittel im Sinne von hier mit dem und dem Aufbau, Infostand dahin und schwuppdiwupps haben wir die Mitglieder, die wir wollen und wir wollen alle Mitglieder. Also nicht alle, da gibt es ein paar, die wir gar nicht wollen. Aber ja, genau. Ich hätte jetzt Katrin auch als nächstes gefragt. Ja, neben den Dingen, die ich eigentlich schon bei anderen Fragen gesagt habe, fällt mir da vor allem da ein, dass man verschiedene Anlaufpunkte schafft. Also wenn es jetzt erstmal darum geht, überhaupt verschiedene, also eine Diversity in dem Sinne Mitglieder reinzubekommen. Zum Beispiel ist so dieser Abendtisch, Stammtisch halt nicht unbedingt das Einzige, was man als Anlaufpunkt geben könnte. Wir hatten heute mal einen Chemist probiert, einen Brunch-Sonntag zu machen, um mal ein bisschen Abwechslung da reinzubringen und auch im Prinzip mehr Leute noch anzusprechen. Das sind jetzt trotzdem nur die üblichen Verdächtigen da gewesen. Ja, ansonsten schließe ich mich eigentlich dem an, was Norbert schon gesagt hat, ja. Dankeschön. Ich gebe euch ein paar Stichworte. Stichwort Bezahlung von Vorständen. Gibt es da bei euch Meinungen, beziehungsweise welche Meinungen gibt es? Ich hätte gerne mal den Marcel gehört. Also ein bezahlter Vorstand hätte natürlich irgendwie gewisse Vorteile und auf Bundesebene mag das eventuell vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn machen. Aber ich mag die Piratenpartei eigentlich auch gerade deswegen, weil wir das halt alle ehrenamtlich machen, weil wir da halt ein bisschen mehr hinter der Sache stehen, als wenn es halt in Anführungszeichen jetzt nur ein Job wäre. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof. Wie gesagt, ich finde es halt schön, dass wir das alles ehrenamtlich machen, auch wenn es Vorteile hätte, die Vorstände zu bezahlen, aber da kriegt man das vielleicht auch anders hin, indem man halt einfach zum Beispiel halt einen Buchhalter bezahlt und da halt dann gewisse Sachen dann halt auslagert, aber ich finde es halt toll, dass die Vorstände in der Piratenpartei ehrenamtlich das alles machen und einfach nur, weil sie es gerne möchten und nicht, weil es da ein bisschen Geld für gibt. Dankeschön. Wie sieht es denn, Bernd schreibt gerade schon, wie sieht es denn bei Norbert aus? Genau, also wenn man darüber redet, dann sollte man ja erstmal gucken, sozusagen, was ist das Ziel, was will man überhaupt mit so einem, was würde man mit so einem Vorschlag erreichen wollen? Und da fällt mir gar nicht mal so viel ein. Ich meine, man kann natürlich sagen, okay, wenn Vorstände Geld verdienen, dann öffnet man sozusagen das Vorstandsamt für Leute, die es sich sozusagen sonst nicht leisten können, so viel Zeit im Vorstandsamt zu stecken. Also nehmen wir einfach Beispiele von Leuten, die mehrere sozusagen Minijobs nebeneinander haben und sozusagen vielleicht dann mehr Zeit in die Partei stecken könnten. Das wäre vielleicht so das einzige Argument dafür. Ansonsten halte ich das auch für eher unpiratisch und ja, genau. Aber ich bin da, also ich verdiene im Moment zu viel, um da objektiv drüber zu reden, wie sehr dieser andere Punkt ins Gewicht fällt. Von daher lasse ich mich da auch gern von guten Argumenten einholen, wenn es während der nächsten Vorstandsamtszeit kommt, darf sich dann der Schatzmeister anrufen oder wer auch immer darüber freuen, dass ich alles zurückspende. Dankeschön. Das ist doch immer schön zu wissen, dass hier ganz viel gespendet wird. Ich mache das fast jetzt nicht auf mit Swanhills Blogpost. Habt ihr dann ja auch nochmal eine lustige Sache. So als Schatzmeister solltest du es dann werden. Ja, was kann man euch denn noch so fragen? Wir haben in Berlin ja so ein paar lustige Kandidaten, ja, beziehungsweise nicht Kandidaten, Entschuldigung, Mitglieder. Du hast es gerade, oder ihr habt es gerade schon angesprochen, es gibt einige Menschen, die möchte man gar nicht haben. Was wollt ihr denn als Vorstand unternehmen, damit Störenfriede, so ihr sie denn habt, das Stören einstellen, beziehungsweise wenn es den Vorwurf gibt, dass hier gemobbt wird, wie wollt ihr damit umgehen? Ich würde gerne die Frage an Katten stellen und dann nochmal an Andreas. Ja, kommt natürlich darauf an, erstmal, wie man das Störenfried dann definiert, also ob es wirklich eklatant destruktiv ist, also wirklich die politische Arbeit behindert, Leute wirklich permanent angegriffen werden und so weiter und so fort. Dann müsste dann der Landesvorstand, beziehungsweise vielleicht auch, wenn es auf Kreisebene ist, der Kreisvorstand schon eingreifen, um zumindest dafür zu sorgen, dass diejenigen, die wirklich ihre politische Arbeit in Ruhe machen wollen, auch die Gelegenheit dazu haben. Wir haben ja Ombudspiraten und die sehe ich da auch in der Aufgabe mit dabei, da entsprechend zu vermitteln. Ja. Danke. Andreas? Okay, hört man mich? Aber hörst schön. Du mich? Gut. Ja, das ist wie im Endeffekt und den Shitstorm mit uns. Müsstest du erst mal sehen, warum und weshalb die stören und wie genau sie stören, und so ein kleiner niedlicher Troll, damit habe ich kein Problem. Wenn der aber dann wieder das ausartet, wirklich in massives Angriff und Mobbing von Leuten, ja, dann müssen wir mal ernsthaft mit den Leuten reden. Und wenn es dann gar nicht geht, dann bleibt halt nur noch die berühmten drei Buchstaben. Weil es kann halt nicht sein, dass dann wirklich einer oder einzelne andere Leute dermaßen fertig machen, dass die vielleicht dann die Partei verlassen. Das kann es wirklich nicht sein. Soweit von mir. Dankeschön. Marcel? Ja, also was halt so diese Trolle, Störenfriede, Mobber und sowas, also ich finde, es gibt halt irgendwie kein Allheilmittel. Man muss da irgendwie jeden Fall sich irgendwie einzeln angucken und gucken halt, was bei verschiedenen Leuten halt wirkt, sage ich jetzt einfach so halt mal. Manch einen, da reicht halt, wenn man mit ihm irgendwie ein Bierchen trinkt, manch einer, der braucht halt dann vielleicht mal eine Ordnungsmaßnahme. Auch da bin ich dann halt, ist halt das allerletzte Mittel auf jeden Fall, aber wenn es halt nicht geht, dann muss sowas dann halt auch mal so eine unbeliebte Entscheidung getroffen werden. Weil klar, nichts ist schädlicher, als dass hier der KV, der KV, sage ich, Entschuldigung, der LV, halt irgendwie durch die Stimmung oder durch zwei, drei Leute halt irgendwie kaputt gemacht wird. Aber es ist auf jeden Fall mal schwierig und muss man halt in meinen Augen auch immer von Fall zu Fall betrachten dann und vorgehen. Dankeschön. Wie wollt ihr als Landesverband beziehungsweise als Vorstand und Vorstandsmitglieder im Landesverband die Themen der Piratenpartei weiter vorantreiben und nach vorne bringen? Wir hatten das, Darf ich mal kurz unterbrechen? Kannst du vielleicht erstmal die Fragen vorlesen, die Bernd hier gestellt wurden, Zeile 62? Ja, Sekunde. Ist nur, bevor wir was Neues anfangen, er wurde ja nochmal auf seinen Wiki-Eintrag befragt. Entschuldigung, ich habe das nicht gesehen, weil sich mein Pad hier zwischenzeitlich aufgehangen hat. Ich stelle das eben gerade. Ich hatte Bernd gefragt, wie er gerade als älterer Pirat Ältere aktivieren möchte. Daraufhin hat er gefragt, verstehe ich nicht ganz, was möchte ich wie. Ich hatte weiter oben schon geschrieben, dass man auch argumentieren sollte, dass Mitgliedschaft auch verpflichtet. Also an der Ehre kitzelt als eine von mehreren Möglichkeiten. Dann kam von dir, Raven, die Zwischenfrage bzw. die Nachfrage, dass du hast im Wiki aber besonders auf Ältere angespielt. Findest du also, die sind nicht integriert? Daraufhin hat Bernd geantwortet, das kann er nicht beurteilen. Ich fühle mich integriert, weil selber auch dafür gesorgt. Aber ich meinte im Wiki eher die mit unter anderem denke Ältere, die Erfahrung aller Älteren, die man aufgreifen sollte. Dazu könnte man ja mal eine Rundfrage an die Älteren starten. Fertige Konzepte habe ich auch nicht. Wir sind dann mehr im Vorstand, um ein Konzept zu haben. Dazu noch die Meinung zwischen Jüngeren und Älteren möglicherweise sehr konträr sein. Also ich schrieb im Wiki Interessenausgleich, nicht gegeneinander Generationsverständnis erwirken. Nochmal Entschuldigung, Bernd, dass ich das nicht gesehen habe. So, jetzt habe ich meine Frage vergessen. Macht nichts, dann sage ich noch kurz was zu den Trollen und Ordnungsmaßnahmen. Also wir sind aus Dresden nur, ja, es passieren halt immer wieder Dinge, die tun manchen im Nachhinein leid, manchen nicht. Natürlich tun wir gut daran, sozusagen erstmal auf die persönliche Tour zu gehen und zu versuchen sozusagen einfach auch Leuten ein bisschen ins Gewissen zu reden. Hier, passt auf, wie ihr mit anderen umgeht. Aber ja, irgendwo sind dann halt auch Grenzen erreicht, wo man sozusagen dann halt Mitglieder schützen muss. Und ich freue mich drüber, wenn das nicht passiert. Ich hoffe, das passiert überhaupt gar nicht und ich habe nie einen Antrag zur Ordnungsmaßnahme auf dem Tisch. Und das nicht nur, weil sich keiner traut, eine zu beantragen. Genau. Ansonsten, ja, wurde dir ja schon viel gesagt. Vielleicht weißt du jetzt deine Frage wieder. Meine Frage war, wie ihr die Themen der Piratenpartei nach außen tragen wolltet als Vorstand. Das geht natürlich wieder an alle. Ihr hattet das vorhin schon ein bisschen angegriffen. Aber irgendwie war mir das noch ein bisschen diffus. Es lag aber eventuell auch an meiner Fragestellung, dann entschuldige ich mich. Gibt es denn schon Konzepte, auf die ihr aufbauen könnt? Und ich fange mit Marcel an. Ja, also ich bin einer, der halt sagt oder den Vorstand halt wirklich als verwaltend ansieht in erster Linie. Ich will nicht irgendwie sagen, hier die Piratenpartei Sachsen muss jetzt in der oder der Richtung arbeiten oder irgendwie irgendwelche Themensprecher ein bisschen bevorzugen, damit die Programm das Programm in die und die Richtung geht, sondern letztendlich halt die Basis oder beziehungsweise die Leute, die dann halt diese Programmarbeit machen, die setzen letztendlich die Themen, weil die setzen sich dann auch hin und schreiben die Programmanträge. Und von daher würde ich jetzt nicht irgendwie sagen, hier, pass mal auf hier, du und du, ihr macht jetzt mal hier jetzt hier Netzpolitik, weil da haben wir in Sachsen noch nichts. Sondern wenn sich diese Leute jetzt mit diesen Themen auseinandersetzen und diese Themen halt beackern möchten, dann machen sie das. Dann bin ich dankbar dafür, dass es diese gibt, die sich halt hinsetzen Tag und Nacht und diese Programmanträge schreiben. Ja, Punkt. Danke, Carsten. Ja, auch kann mich da eigentlich schon mal sehr größtenteils nur anschließen. Also das Programm macht die Basis und ja, was kann der Vorstand da machen? Also die Pressearbeit haben wir schon letztes Wochenende ja drüber geredet, was da so alles gemacht werden kann. Ich glaube dann nicht, dass ich da jetzt irgendwie was Neues noch hinzufügen kann. Okay. Vielleicht hilft euch das, wenn ich euch das Stichwort gebe, dass es mit dem Blick auf die Kommunalwahlen nächstes Jahr geht. Ich kann euch als Beispiel geben, wie wir das hier in Berlin gemacht haben. Da gab es dann Beauftragte Blau und Blub. Jemand hat sich um Dinge gekümmert. Und als verwaltender Vorstand wäre das jetzt zum Beispiel eine Sache, die man angreifen müsste, zumindest um die Weichen zu stellen. Und Stichwort Repräsentanz nach innen, Karten vielleicht nochmal. Irgendwie ist mir die Frage jetzt gerade zu unspezifisch, tut mir leid. Dann entschuldige ich mich. Ihr habt als nächstes großes Projekt die Kommunalwahlen in Sachsen, wo ihr ja Wahlkampf machen müsst. Das wäre ja eure Aufgabe als verwaltender Vorstand, das zu koordinieren. Ihr müsst dann die Mitglieder hoffentlich aktivieren, soweit dass sie euch dann auch Inhalte vorgeben. Habt ihr da Vorstellungen, wie ihr Dinge tun wollt und wie ihr diese Kernthemen oder das Programm, was euch die Mitglieder dann geben, weiterbringen wollt? Darf ich dir da mal kurz eine Frage stellen? Du bist also der Meinung, der Vorstand sollte der Basis vorschreiben, was die Kernthemen sind? Nein, natürlich nicht. Da hast du mich missverstanden, das tut mir leid. Ich meine, wenn es jetzt für die Kommunalwahlen die ganzen inhaltlichen Arbeiten getan sind und ihr euch auf ein Programm geeinigt habt, müsst ihr ja Wahlkampf machen. Und da würde mich interessieren, wie der Vorstand dann auf die Mitglieder zugehen möchte und dort Impulse setzen möchte, dass ihr dahingehend aktivieren könnt. Manager oder Multiplikator wäre ein Stichwort in dem Zusammenhang. Ja, ich meine, wurde ja auch schon mehrfach angesprochen. Ich meine, die Aufgabe sollen am besten Themensprecher erfüllen. Und sobald es Themensprecher gibt, dann ist der Vorstand dran mit sich zurücknehmen und den Themensprechern sozusagen ihre Arbeit machen lassen. Aber klar, in Bereichen, wo es vielleicht keinen Themensprecher gibt, wo sich vielleicht einfach auch Abgrenzungen ergeben, wo einfach vielleicht auch ein Themensprecher manche Dinge nicht leisten kann, naja, dann fällt es auch zurück an den Vorstand und dann muss vielleicht auch der Vorstand so einen Vorschlag machen im Sinne von, hier, lass uns doch mal, vielleicht gibt es jemanden, der interessiert wäre, eine Versammlung zu Thema XYZ, keine Ahnung, Braunkohle oder was auch immer zu machen. Da kann natürlich auch der Vorstand, da muss ich sagen, ja, Vorschläge machen, ja, da muss ich nicht sagen, okay, das mache ich jetzt als Privatmitglied, das kann vielleicht auch der Vorstand, aber halt nur da, wo es nötig ist. Und nötig ist es nur da, wo wir sozusagen keine Basispiraten oder andere Piraten haben, die sozusagen sich da engagieren. Und genau, in dem Sinne würde ich das sehen. Danke. Marcel, vielleicht? Ja, also ich bleibe halt dabei, dass letztendlich die Basis bestimmt in ihrem Tun, welche Themen sie vorantreibt. Und wenn die Wahlkampfkoordinatoren oder die Basis entscheidet, wir wollen jetzt hier die ganze Straße voll mit hier, ich habe kein Netz, Plakaten kleben, weil das Thema toll ist, dann sollen sie das halt machen. Ich werde mich da echt überhaupt in keinster Weise irgendwie einmischen, zu sagen, du musst jetzt das machen oder es wäre besser, sondern wenn ich dann halt der Meinung bin, es müsste irgendwie was in irgendeine Richtung gemacht werden, naja, dann sehe ich halt zu, dass ich halt als Basismitglied, sage ich jetzt einfach mal so, halt ein paar andere Leute finde und mit denen zusammen dann irgendwie dann halt was mache oder beacke oder wie auch immer, aber ich werde als Vorstandsvorsitzender nicht sagen, so passt mal auf, ich habe mir das so und so vorgestellt, macht das mal jetzt alle. Ich glaube, ich muss das nochmal präzisieren, ihr habt mich missverstanden, es ging mir eigentlich darum, dass ihr sozusagen mit den Gremien, die ihr dann eben wählt als Koordinatoren und Themenbeauftragten, sozusagen Strategien entwickelt etc. Aber ich merke, ihr macht das bei euch ganz ganz anders, als wir das gemacht haben. Das ist aber auch nicht schlimm. Der Bernd hat hier noch was dazu geschrieben, das lese ich eben kurz vor. Es ist eben angerissen worden, besser als Verbündete zu nutzen, vielleicht Menschen auch einladen. Für mich eminent wichtig ist es, unsere Politik zu erklären, Verständlichkeit gegenüber den Wählern, und wir brauchen Zustimmung zu unseren Themen. Denn sonst bekommen wir keine Mandate, zum Beispiel über BGE. Da spricht zurzeit kaum jemand. Da hätten wir Erklärungskompetenzen, soweit ich weiß, in unseren Reihen. Ich meine aber schon, dass der Landesverband einen in Anführungszeichen Führungsanspruch hat. Er meint in Klammern Zeichen setzen. Aber das ist meine Meinung, die vielleicht nicht mehrheitsfähig ist. Macht aber nichts. Es muss eine Wechselwirkung zwischen Basis und Vorstand geben. Ich sage aber zum Landesparteitag etwas, wenn es sich ergibt, genau. Ich möchte noch was dazu sagen. Also, Entschuldigung. Also wir hatten im Bundestagswahlkampf zwei Koordinatoren für das ganze Land und hatten dann aus jedem Kreisverband sollten sich da noch einer finden, der sie unterstützt vor Ort. Und das finde ich jetzt auch für den Land. Landeswahlkampf, wie gesagt, da gibt es auch zwei Koordinatoren und dann werden denen drunter noch gestellt, weil halt die Aufgaben noch ein bisschen mehr sind als beim Bundestagswahlkampf, und sich herausgestellt, dass die zwei das nicht können alleine, kriegen die nochmal Leute dazu, da gibt es schon Ausschreibungen, und die sich auf spezielle Themen wie jetzt Plakatierungsgenehmigung und Wahlprüfsteine eventuell und so weiter nur darauf konzentrieren. Für die Kommunalwahl weiß ich, dass es in Dresden wohl schon die Planung gibt für ein Wahlkampfteam und eine Koordination, die das wieder machen. Und als Landesvorstand hat man eigentlich dann bloß noch die Aufgabe, grob zu überkoordinieren, dafür zu sorgen, dass die Leute das zur Verfügung bekommen, was ich jetzt aus Schatzmeistersicht sage, das nötige Geld rechtzeitig bekommen. Über die Geldfrage, wie viel, müssen wir dann reden, wenn ich weiß oder wenn wir wissen, wie viel Geld vorhanden ist. Und das ist halt alles zeitnah passiert. Und da halt mal mit drüber gucken, dass wirklich nichts liegen bleibt und die Leute ihre Arbeit machen können. Und wie gesagt, und dann ist das eigentlich Kommunalwahl, ist Kreis wirklich KV-Sache, weil die wissen dann am besten, was vor Ort geht, was nicht geht. Und Landtagswahl ist dann wieder mehr mit Landtagsvorstand mit drin, der da sich ein bisschen mit einbringen muss. Wie genau das Konzept machen die zwei Jungs, die wir da schon bestimmt haben, die sollen das erstmal ausarbeiten. Und wenn das steht, kann man genau sagen, wie wir da noch wo helfen müssen. Alles klar, ich danke. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Wollt ihr vielleicht irgendetwas noch beisteuern? Gibt es noch Sachen, die ich hätte von eurer Meinung nach ansprechen sollen? Du hast vorhin angedeutet, dass es in anderen Landesverbänden anders gemacht wird. Inwiefern wird es anders gemacht? Was denn genau? Diese Wahlvorbereitung, diese Wahlkampfvorbereitung. Nehmt es mir nicht krumm, aber können wir das vielleicht außerhalb vom Grillen besprechen? Das war auch gerade mein Vorschlag. Wir können da gerne mal zu twittern. Kannst mich gerne mal antwittern. Mein Nick ist Mary Sheep und dann können wir uns da im Lateral nochmal unterhalten. Danke. Es gibt keine Fragen. Habt ihr noch was? Wollt ihr noch etwas loswerden? Nö, war eine schöne Runde. Hat Spaß gemacht. Ja, danke. Das freut mich. Ich danke euch sehr. Es tut sehr leid, dass ich hier so halb in den Seilen gehangen habe. Irgendwie hat es mich jetzt mittlerweile auch erwischt. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Fragen stellen und war euch eine Hilfe. Wie gesagt, es war mein erstes Mal. Kritik gerne an mich per Twitter oder per Mail. Und wenn es etwas gibt, was ich euch noch tun kann, dann gebt mir ruhig das Feedback dazu. Ich danke euch sehr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch hier zu befragen. Ich habe einen schönen Einblick bekommen, auch im Rahmen der Vorbereitung. Und ich wünsche euch allen viel Spaß und Erfolg nächste Woche bei euren Wahlen.